Herzlich willkommen zum Silfmedia.de Podcast. Ja, hallo und willkommen zum, Holger, zum wievielten? Nein, mein Part. Verdammt, ich war jetzt damit beschäftigt, das Halbstundenglas zu drehen. Ja, na, welche Ausgabe haben wir denn? Ich weiß nicht, ich habe mir letztens eine runtergeladen, das müsste jetzt, glaube ich, die 21. sein. Ich würde sagen, während du die richtige Folge raussuchst, spielen wir mal die Begrüßungsmelodie. Okay. Wie sieht es aus? Hast du gefunden? Ja. Okay. Warum singt denn der Kleine? Mit der norwegischen Nationalhymne im Hintergrund. Hymne natürlich. Teilt uns Holger jetzt feierlich mit, die wievielte Ausgabe wir haben? Die 21. Die 21. Ausgabe. Mann, bin ich gut. Im November 2011. Die letzte Folge war übrigens am 1. Oktober. Die letzte Folge war am 1. Oktober. Ja. Ja. Und ich würde sagen. Einmal monatlich. Wollen wir die norwegische Nationalhymne noch ein bisschen genießen? Das wird jetzt so. Okay. Die restliche Stunde im Hintergrund laufen. Genau. wir hören sie nochmal ganz kurz von vorne an. Ich frage mich, warum wir nicht so einen schönen Trommelwirbel an der Nationalhymne haben. Ein Teufelskreis. Okay, egal. Wollen wir die Nationalhymne nicht auseinanderfledern? Die kanadische. Ja, die kanadische gibt es beim nächsten Mal. Genau. Schreibt ihr das in dein Notizbuch. Genau. Dann schreibt ihr die Seite auf. Genau. In mein tolles X17 Notizbuch, wo ich jetzt festgestellt habe, dass die Einlegehefte Seitennummerierung haben. Ja. Sehr schön. Schönes Upgrade. Von sozusagen. Anfang, nee, neu. Das ist nee, neu. Das war ein Upgrade, das war vorher nicht. Boah, welche Version? Ich finde, das wird Version 2.0 sein jetzt. Ja, Holger, aber du hast gerade gesagt, wir haben uns lange nicht gehört, lange nicht gesehen. War der letzte überhaupt mit mir? Ich weiß nicht, das war nicht. Natürlich war der letzte Podcast mit dir. Na stimmt, wir haben ja hier keine anderen Gäste. Ja. Na, Maren hast du ja jetzt so langsam rausgebotet. Was, wie? Hat die keine Lust mehr? Ich habe sie nicht mehr gefragt. Mit dir ist einfach schöner, Holger. Ach so, boah. Fühle ich mich aber geehrt. Wobei ich sagen muss, dass ich schon überlegt habe, ohne dich einzumachen, weil du so lange nicht dazu gekommen bist. Hey, beim letzten Mal wollte ich, da konntest du nicht. Stimmt, weil Kürbisschnitzen. Ich wollte dich gerade darauf aufmerksam machen, der Kürbis da hinten, siehst du unten auf dem Boden. Da sehe ich orange. Ach, da unten. Der sieht gut aus. Ja, da haben wir haben Kürbisse geschnitzt. Wie stehst du so zu Halloween? An sich für die Kinder finde ich es eine nette Geschichte, aber ich brauche es nicht. Genau, also so ungefähr sehe ich das nämlich auch. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der so rumrennt von Haus zu Haus, zumal das also in so Einfamilienhäusersiedlung ist das okay. Ja. Aber so in Großwohnsiedlungen ist das irgendwie, finde ich das so ein bisschen blöd. Ja, vor allem bei uns hier mit unseren 4-5 Etagen ist es ein bisschen blöd. Musst du mehrere Hausgänge abklappern. Ja, stell dir mal vor, Marzahn, so ein Hochhaus mit 20 Etagen oder so, machst du 2 Blöcke. Ich will es mir gar nicht vorstellen. Ja, nee, aber mir ist das ist mir auch zu doof. Also da irgendwie von Haus zu Haus zu rennen. Wir haben hier schön Halloween-Essen gemacht. Das finde ich in Ordnung für Kinder so als als Highlight im Jahr, im Herbst. Und dann fängt ja auch die dunkle Jahreszeit an. Da finde ich das super. Wart ihr auch unterwegs? Nee. Nee, also rausgegangen sind wir nicht. Wir haben Gruselgeschichten gelesen. Achso, ich dachte nachgespielt. Nachgespielt, genau. Ja. Also gar keine Süßigkeiten. Doch, wir hatten so ein bisschen hier. Wir waren noch vorbereitet, falls ein Kind geklingelt hätte. Aber es kam schon seit Jahren keins mehr. Ich weiß gar nicht. Also bei uns zumindest nicht. Nee, ja, die trauen sich nicht mehr bis hoch. Die schaffen es nicht bis hoch. Ja. Ja. Hat's was von die Kinder verkleidet? Als was würdest du dich verkleiden? Da hat man doch auf dem, also ich bin so nicht der Verkleidetyp. Echt? Man hat auch im, unter... Gehst du nicht zu so einem Bad-Taste-Partys oder so? Nee. selfmedia.de/blog, da waren an der Seite doch so Fotos zu sehen und unter anderem auch Leo mit seiner Halloween-Verkleidung. Das sind doch Dauerlutscher, oder? Das sind diese Augen, die er da hat, das sind, das ist irgend so eine Gelee-Masse. Achso. Ja. Und ganz cool fand ich die Sache mit dem Apfel. Also muss ich vorstellen, einen Apfel in der Hälfte durchzuschneiden. Eine Hälfte durchschneiden. Ja. Und dann eine rechtwinklige Ecke reinzuschneiden. Ja. Mhm. Und dann vierteln. Ja, nee, und dann. Nicht vierteln. Doch, der ist geviertelt. Der Apfel ist geviertelt, ja. Und dann schneidet man vorne in die runde Seite noch so eine rechteckige Kante rein. Ja. Wenn ihr euch das jetzt nicht vorstellen könnt. Dann schaut euch an. Tut mir leid, Pech gehabt. Nee, und dann nimmst du Mandeln, so einen Streifen geschnittene Mandeln. Ja. Und steckst sie als Zähne dann da rein. Ja, und dann sieht es so ein bisschen aus wie ein Gebiss. Ja, ja, dann gab es ja auch abgeschnittene Finger zum zum Armbrot. Ne? Ha? Mit Käse überbacken. Und zwar Wiener Würstchen, ne? Und dann vorne so ein Stückchen rausgeschnitten und auch eine Mandel als Fingernagel eben so rein, ne? Und dann mit Ketchup schön, da kann man auch mal so den Ketchup auf den Teller raufschleudern. Ob die Ideen denn hier? Aus dem Internet. Auch, aber in erster Linie, weil wir in der Firma mal eine Halloween-Party gemacht haben. Ja. Oder was heißt Halloween-Party? Also Halloween-Essen, ja. Und es war ganz nett gewesen. Siehst du, da fällt mir ein, ich muss ja irgendwie noch Notizen mehr machen. Ja, was hast du denn aufgemalt? Ist das eine Idee für Minecraft? Ja, ja, ist auch schon in Arbeit. Ach Quatsch. Ja. Die Spinnenfalle. Die Spinnenfalle. Minecraft, wer es nicht kennt. So ein Sandkastenspiel. Ist auf civmedia.de/blog, ist das verlinkt. Ja. Findet er ganz einfach. Genau, die Pilzfarm. Genau, unser Top-Beitrag. Ja. Ja, Holger. Ja, ich bin auch aktiv dabei. Du bist auch aktiv dabei. Achso, in dem Spiel, ja. Wir sind mit eurer Bahn gefahren. In dem Spiel, genau. Ja. Also und die blöden Endermänner. Die bauen da mal um. Die Säcke, ey. Wir haben ja so ein Riesenschloss gebaut. Und überall mitten in der Luft und sonst überall fehlen Steine, ey. Also ihr merkt, dieses Computerspiel, was man übers Internet mit mehreren Leuten spielen kann, weckt so den Basteldrang in Erwachsenen, ja. Das ist so ein bisschen Lego in digital. In groß. In klein. Genau. Mit Interaktivität von ungemütlichen Zeitgenossen. Ja, die Endermänner. Zum Beispiel, genau, unter anderem. Die Endermänner sind große schwarze Männchen, die einfach mal irgendwo einen Stein wegnehmen und den woanders hinsetzen. Also die Endermänner, ja, das sind Bösewichte. Da gab es sogar eine Petition, die umzubenennen. Also die sollten irgendwie nicht Endermänner heißen. Ich finde den Namen gut. Aber egal, das sind große schwarze Figuren. Mit leuchtenden Augen, die des Nachtens durch diese virtuelle Landschaft laufen und in dem Moment, wo man sie anguckt, drehen sie den Kopf zu einem, gucken einen auch an und dann stürzen sie auf einen zu. Ja, ja. Und dann muss man schnell sein. Nee, da kann es sein, dass das im Multiplayer nicht funktioniert, im Singleplayer ist es so. No. Okay. Ja. Auf jeden Fall nehmen die unsere ganze Burg auseinander. Ja, die versetzen, genau. Und denen ihre Eigenschaft ist es, Steine zu nehmen, die man gebaut hat, und einfach woanders hinzusetzen. Genau. Was dazu führt, dass Bäume zum Beispiel in der Luft schweben, weil ihnen der Stamm genommen wurde. Ja. Ja. Genau. So, ja. Die Neugierigen unter euch, die werden jetzt bei Google wahrscheinlich Minecraft eingeben und Enderman. Ja. Und was kostet das Spiel jetzt aktuell? Weißt du das? Ich glaube wieder 15 Euro. 15 Euro ist noch in der Beta-Phase. Man spart noch in der Beta-Phase, solange es Beta-Phase ist, 25%. Achso, spart man 25%? Na, hast du mir damals gesagt und so steht es auch auf der Seite. Ja, also dann kostet es 20 Euro, wenn es fertig ist. Habe ich das jetzt richtig ausgerechnet so schnell? Ja. Ja, gut. Nee. Nicht? Man spart. Na doch, klar. Ist ja richtig, doch. Egal. Dann, natürlich. Lass uns über andere Sachen reden. Ja? Creeper. Der Holger möchte jetzt zwangsläufig einen Minecraft-Podcast machen. Das war zu die Seite. Ich wollte Nummer 1-Finder. Hast du gesehen? Ich habe es die Tage gepostet. Es gibt einen Nummer 1-Finder. Und zwar kannst du da rausfinden, wer an Tag deiner Geburt Platz 1 in den deutschen Charts war. Mal ganz toll. Und dann, das geben wir mal testweise ein und dann sage ich dir mal, bin ich mit dem Jahr so richtig hier? Ups. Ja. Ich habe noch nichts geschrieben, da. 86, ja. Du bist ja ein junger Mensch. Ja. So, an deinem... Das Küken auf Arbeit. Oh, an deinem Geburtstag. Nein! Oh mein Gott. Was ist das für eine Seite? Ja, wirklich mal. Die zuckt. Also, ja. Zwei Wochen lang, vom 29.09.86 bis 12.10.86 war Frankie Goes to Hollywood mit Rage Hard. Yeah. Rage Hard? Sagt mir gar nichts. Das dürfen wir jetzt aber auch leider nicht einspielen. Nee, ich wollte gerade, aber das, dann wird das zur Regel, wenn man das jetzt... Wie zur Regel? Ja, weil dann fühlen wir uns dazu berufen, das immer wieder mal zu machen. Ja, also ich kenne das Lied gar nicht. Sind doch immer die gleichen. Wie? Na, du hast immer am selben Tag Geburtstag. Nein, ich meine, sonst spielen wir öfter mal Lieder ein. Ich meine, wir haben ja schon öfter die Situation, dass wir euch mal was Tolles, damit ihr alles sofort die kauft. Die brauchen wir ja nicht. Die habe ich gesummt. Für die Nationalhymne brauchen wir keine GEMA-Gebühr zahlen. Die habe ich eben mit dem Mund komplett selber gesummt. Ja, ist schon klar. Ich kann Polyphon summen. Obwohl, unsere Summe ist ja eigentlich Julia. Ja, warum? Achso, Julia hat Kopfhörer auf. Ah, wenn Julia Kopfhörer auf hat, heißt das, dass sie eventuell einen musikalischen Beitrag leisten wird, unbewusst. Du summst mit. Du hast im letzten Podcast mitgesummt. Ja. Deswegen hieß der Podcast ja auch letztens der Podcast mit der Sumse. Die russische Nationalhymne als Ohrwurm. Ich habe die russische Nationalhymne als Ohrwurm gemacht. Ich erinnere mich dunkel. Da haben wir ja Glück, dass sie jetzt nicht die norwegische als... Wie sind wir damals auf die Russen gekommen? Stell dir mal vor, sie hat die norwegische Nationalhymne jetzt als Ohrwurm. Dann würde sie jetzt die ganze Zeit einen Trommelwirbel machen mit dem Mund. Ja. Wir machen weiter. Okay, dann gucken wir mal, was an Julias Geburtstag im Jahre 77. Oh, das darf man jetzt gar nicht sagen. Okay. Kann ja nicht jeder so jung sein wie ich. Wir gucken dann auch gleich mal, was bei 82 war. Oh. So, und zwar, Santa Esmeralda 8 Wochen lang. Don't Let Me Be Misunderstood. Ich auch nicht. Aber es war ja noch nicht die BRD. Also, kannst du es mal vorsingen? Dann erkennt man es definitiv nicht wieder und dann haben wir keine Probleme mit der GEMA. Also, ich gucke mal an meinem Geburtstag. So. Ach verdammt, ich hab's nicht gesehen. Auch. Ja, und zwar, ach, das hatte ich ja nur. Space mit Magic Fly. Eine Woche. Muss nicht so doll gewesen sein. Ja, sagt mir aber auch nichts. Ich habe mal eine Frage. Sind die Karten eigentlich schon angekommen? Welche Karten? Ach, die Karten. Ach, können wir gleich drüber reden. Ich will nur schnell, also Nummer1finder.de, www.nummer1finder.de. Könnt ihr euer Geburtsdatum eingeben und dann rausfinden, was an eurem Geburtstag gerade im Radio lief. Frankie Goes to Hollywood. Also es kann natürlich auch sein, dass es vielleicht zu eurem Geburtstag noch gar kein Radio gab. Achso, siehst du, wir reden ja von der BRD denn, ne? Bei Frankie Goes to Hollywood in der DDR. Die Nummer 1 Hits aus Deutschland. Ja, Deutschland. Okay. Gab's denn in der DDR Musik? Ja. Mutter Monika. Warte mal, es gab Musik. Ich habe neulich eine Gitarrenzeitschrift gelesen und da war ein DDR-Gitarrist und der sagte, das nannte man früher Rotlichtbestrahlung. Gesundheit, ne? Verstehe ich nicht. Rotlichtbestrahlung. Rot, Kommunismus, so. Ne? Bestrahlen. Genghis Khan. So, das war jetzt die Rubrik René erklärt Witze. Ja, okay. Nee, macht dir nichts, Holger. Woher sollst du das auch wissen? Ja. Du bist einfach viel zu jung. Ja, aber das lässt sich ändern. Nee, du wolltest wissen, Karten. Karten, sind die schon da? Also jetzt müssen wir erstmal erklären, was wir Karten. Genau, erklär mal, Holger. Was für Karten? Also wir haben uns, also ich zumindest, habe mir die Karte ich habe mir eigentlich, glaube ich, fast alle bestellt. Na, welche denn? Na, von der BRD, ja. Von Europa ja. Und diese Weltkarte. Ja. Drei Karten. Genau. also wer jetzt immer noch nicht weiß, wir reden nicht von Spielkarten, wir reden von richtigen Stadt- und Landkarten, in der Größe von, ich glaube, die gehen bis zum Meter, waren die. Fast, die kleinste war irgendwie 50 mal 40 oder so. Genau. Faltkarten. Und das größte war, glaube ich, 96, oder? Das war nicht mehr genau. Ja. Auf jeden Fall sind sie bei mir noch nicht da. Lass uns die Interviewsituation machen, damit auch die restlichen Details enthüllt werden. Wo hast du die Karten? Du hast mal einen Beitrag gepostet. Und zwar, das ist diese Karten vom, was war das? Ministerium für politische Bildung. Genau. Und da gab es dann die wohl kostenlos. Wo ich mich fragte, wie kann das kostenlos sein? Willst du mich genau, aufklären? Also man konnte bei dem Bundesministerium für politische Bildung, genau, politische Bildung, konnte man diese Karten bestellen. Die sind kostenfrei. Ja. Und zu einer bestimmten Größe. Also die Karte, jetzt kommt her, die Karte ist kostenlos. Die Bereitstellungsgebühr ist nicht vorhanden. Richtig. Und Porto und Versand auch nicht. Genau. Das heißt, man bestellt da einfach und dann kriegt man es. Komischerweise. Ja. Und hast du dich gewundert, warum das geht? Sein kann, ja. Ja, und da habe ich vermutet, dass das von Steuergeldern bezahlt wird. Das ist denn so. Bestimmt. Das, ja, muss ja irgendjemand. Ja, also, ich habe auch gesehen, da wird ja ein anderes Unternehmen mit beauftragt. Du kriegst eine Bestätigungs-E-Mail und dann steht ja drin, dass irgendein Versandunternehmen damit beauftragt wird, das zu verschicken. Und um deine Frage von eingangs zu beantworten, nein, ich habe noch keine Karte bekommen. Ist noch nicht da. Aber ich habe heute auch dran gedacht und mich gefragt, wie lange brauchen die? Wann die wohl hier erscheinen wird. Die brauchen noch Truckerfahrer. Truckerfahrer? Stehst du zur Verfügung? Ich stehe zur Verfügung? Was Truckerfahren betrifft, nicht. Hört sich gerade so an. Hey? Du sagtest, die brauchen noch Truckerfahrer. Ja. Und das hört sich so an, als wenn du dich gerade damit anbieten willst. Ich habe ja keinen Trucker-Führerschein. Du hast ja keinen Trucker-Führerschein? Ich glaube, da musst du auch erst in die Trucker-Sprachschule gehen. Genau. Baker, Baker 1-2, der Fuchs ist im Bau. Da gibt es doch dieses Lied hier, Teddy 431. Ja. Dieses hochdramatische, ne, ich weiß nicht, wie es heißt. Der Trucker-Song, wie heißt der? Wie heißt der so? In dem Wagen vor mir. Ja. Warte, Julia, sag was. Trucker-Song Teddy. Ihr kennt es bestimmt auch. Ja, wenn ihr es hört, stimmt. Und zwar so country-mäßig, ne? Ruf Teddybär 1-4. 1-4. Von Johnny Hill. Wir dürfen das jetzt nicht spielen. Ja, ich weiß, das ist total nervig, dass wir das nicht spielen dürfen. Dann bezahl doch endlich mal GEMA. Darfst du nicht 30 Sekunden spielen? Ach, das ist irgendwie das 30-Sekunden-Märchen, nee. es gibt ja auch die Lyrics dazu, also die Texte. Ich hätte bitte noch einen Kaffee und Kekse. Und vielleicht noch einen Keks. Und sie brauchen nicht alle 5 Minuten vorbeikommen und fragen, ob es alles in Ordnung ist. Es ist alles in Ordnung. Ja. Ganz schön frech. Wir wurden hier gerade bedient. Das lässt du dir nicht gefallen? Ich muss mich mal kurz beschweren. Ich muss meinen Arm ausstrecken, um zur Tasse zu kommen. Und ich wurde nicht von links bedient. Ich werde mal nachher aus. Wenn Blicke töten könnten. Das kann ja nicht sein. Also man wird von links bedient. Jetzt über 3 Kabel steigen wird ja wohl noch möglich sein. Dankeschön. Mein Kaffee ist ja warm. Wart ihr beim Starlight Express? Ja, Kaltkochen ist noch nicht erfunden. Oh, Entschuldigung. Warte mal, jetzt wollte ich mal gucken. Ja, Teddy, warte, hier ist das. Was ist das sonst nicht so machohaft? Eben. Einmal im einmal im Monat muss man drin sein. Hier ist doch. Julia, jetzt schimpf doch mal. Intern. Okay. Hier, guck dir mal den Text an. Ich glaube, René möchte heute gar nicht mehr, dass ich gehe. Holger, hallo. Holger, wir produzieren hier einen Podcast. Ja. Guck mal, der Text von diesem Teddybär-Song, den Trucker-Song, der sieht aus wie eine Geschichte. Wissen Sie das? Den singst du jetzt vor. Das Problem ist, der wird nicht mal im Lied gesungen. Was? Der ist wirklich erzählt. Ja. Ja. Hast du mal gefunkt? Ja. Ja, nur zugehört. Es ist, ich habe ja von Enrico das CB-Funkgerät bekommen. Hast du? Ja. Hast du im Auto eingebaut? Nee, nicht im Auto. Hast du, ich habe mal den Stecker umgebastelt, beziehungsweise ich habe mir so ein für die Steckdose so ein Zigarettenanzünderteil. Ah, welcher Hersteller? Ach, frag mich da jetzt nicht. Ja, Alan, Albrecht. Ich weiß es nicht. Das ist ein kleiner schwarzer Kasten mit einer 1 Meter langen Antenne. Und da habe ich ein paar gehört und habe ich immer mal mitgequatscht, so, aber es hat mir keiner geantwortet. Ja, ist klar, du musst richtig reagieren. Also du musst erstmal, wenn du welche hörst, wenn du hörst, dass welche sprechen, musst du sagen, entweder X oder Break. Siehst du? Das weiß ich doch nicht. Und ich glaube, warte mal. Wie soll man das den Einsteigern denn so? CB. QR, nee, QRX oder, ja genau, man sagt glaube ich QRX. Und das heißt? QRX. Quick. Das heißt Break. X steht für dieses Break, glaube ich. Und das heißt so wie, ich möchte was sagen. Achtung, Achtung, ich möchte was sagen. Warum geht es nicht? Und warte mal, Abkürzung aus dem CB-Funk, hier haben wir es. Also, und ja, zwar. Also jetzt erklär doch mal auf. Also erstmal schreibt ihr das mal auf, CB-Funk. Ja genau, CB-Funk. Warum kann man nicht hier so normal quatschen? Ja, weil Funkdisziplin muss eingehalten werden. Es muss strengstens darauf geachtet werden, dass die Funk. Hier spricht Commander Maxi King. Ja. Nee, und du musst dann sagen. Ja. QRX. QRX Maxi King 2173. Und dann sagen die, Maxi King 2173 gehört, quatschen weiter und sagen dann, Maxi King 2173 kommen. Oder sie, nee, sie sagen dann QRZ Maxi King 21 irgendwas. Also QRX heißt. Ja, sag's uns. Nee, warte mal. Was ist das überhaupt? Also es ist so lange. Keine Ahnung. So, also ich möchte es dir kurz, Olivgrün. Armee. Ja. Nee, hier steht die Kuhgruppen. Aber was ist mit den Truckern? Ja, genau, das hat ja mit Funken zu tun. Die müssen sich ja beim CB-Funk auch an diese Regeln heißen. Ja. Aber, also, die Kuhgruppen kommen aus den Anfängen der Funkgeschichte. Damals wurde nur, war nur Morsen möglich. Achso. Es war ziemlich mühselig, komplette Sätze zu morsen. Ah, und deswegen hat man die Buchstabenkombinationen gemorst. Ja. Und das RX zum Beispiel steht für ich möchte in die Runde aufgenommen werden. Ja. Dann gibt es QRZ, das heißt aufgenommen. Den ruft man dann, ne? Ja. Dann gibt es hier QSL, ich gebe dir Empfangsbestätigung. So, wir bauen jetzt unsere CB-Funkgeräte auf und drucken jetzt diese Liste aus. Und dann. Und zwar. Aber ein Kumpel von mir aus Malzow hat auch ein CB-Funkgerät, ja, aber den konnte ich nicht erreichen. Ja, also ich schaff's bis zur Autobahn, glaube ich. Echt? Achso, du wohnst ja da hinten raus. Ja. Ja. Also ich habe ja auch jahrelang gefunkt, ich bin ungefähr bis... bis zur Mitte. Ja, also ich bin nicht weit gekommen. Ich weiß nicht, wie lang ist deine Antenne? Also Sendeleistung und Antenne... Knapp über Meter, das ist nicht viel. Das ist ja nicht länger als das Mikrostativ hier. Ja. Ja, das ist nicht viel, da kommt nicht weit mit. Und ich habe mal welche gehört, die waren hinten auf diesem komischen Berg da, wo der Rummel immer ist. Das wollte ich dir gerade noch sagen. Wenn du rufst, also wenn du dazwischen gehst, kann es natürlich sein, dass sie dich gar nicht hören. Ja. Weil, Sendeleistung und Empfangsleistung. Genau. Ja. Also nee, weil die einfach stärker senden und du gar nicht bis zu denen kommst, ja. Und ich hatte mal gefunkt und habe jemanden gehört aus von ganz weit weg und da habe ich ihn gefragt, wie das möglich ist. Und da hat er mir erzählt, es liegt am Wetter und dass dann die Wellen halt eben... an der Wolkendecke oder wo auch immer abprallen und dann wieder runterkommen und eine große Welle schlagen und dadurch empfängt man auch über sehr große Entfernungen. Hm. Ja. Also du funkst jetzt quasi nicht wirklich aktiv, sondern du hast das Ding und wichtig ist zu wissen, Kanal 9 ist der Notrufkanal. War es der Kanal 9? Nee, irgendwas glaube ich in 40er. Warte mal, die sind nicht mehr 8. Also als ich angefangen schon habe so lange mit CB-Funk, da waren die noch nicht bis 100. Die sind irgendwann bis 100 geworden. Das kann, 40? Glaube ich. Ich glaube bis 46 oder so geht meins. Achso, dann ist ja, nee, dann, das kann sein. Wenn es unter 99 ist, dann... Ja, wird auf jeden Fall, ja. Irgendwie wurde das, kam das später erst. Aber frag mich nicht. Keine Ahnung, immer klick, klick, klick, durchgeschalten. Ah, ich habe was gehört. Ja, für richtigen Funk brauchst du ja einen Schein, einen Funkschein. Ja. Aber das ist dann richtig Funken. Auf UKW-Frequenzen. Ja. Ja. Und das, was du jetzt, CB-Funk ist ja, ist glaube ich 11 Meter. Guck mal, da können wir mal eingeben. Wiki CB. Funk. Nee, nur CB. Aber es gibt doch auch welche, die haben dann, irgendwie nennt man das Brenner oder so? So hat mir das einer in Leipzig erzählt, das sind diese Verstärker oder so. Ella nennt man die. Ach, Ella. Aber könnte sein, dass die mittlerweile Brenner heißen. Ja, das sind nicht. Genau, das sind Sendeverstärker und die sind zum Teil sogar verboten. Genau, weil der könnte durch ganz Leipzig funken. In Deutschland ist nämlich festgelegt, wie die Sendefrequenz hier hoch die sein darf. Mhm. Und bei uns CB-Funkern ist ja damals die Geschichte rumgegangen, dass die mit Messwagen durch die Straßen fahren und dann eben bei CB-Funkern gucken, mit wie viel Leistung die sind. Okay. Weil wenn ein CB-Funker sehr viel Leistung hat, dann kann er natürlich beim Drücken auf den Knopf alle um sich rum wegdrücken quasi, weil er einfach stärker sendet und man hört ihn sogar durch andere Kanäle durch. Genau. Ja, auf jeden Fall könnte der wohl irgendwie durch ganz Leipzig. Also mittlerweile sind es 80 Kanäle und ursprünglich hatten das Ding 40 Kanäle. Ja, ist ja. 11-Meter-Band, genau, das ist 11-Meter-Band. Und die Polizei funkt nämlich auf dem 3-Meter-Band, glaube ich. Deswegen sagen die manchmal auch. Also es liegt, glaube ich, zwischen Radio und. Also so unter, der zivile. Unter der UKW-Frequenz. Genau. Ganz knapp also unter, drunter. Unterm Radio und überm Polizeifunk oder so, glaube ich, war das. CB-Funk. Ja. Genau, warte mal. Ich glaube, Polizeifunk ist knapp über der. Ist das knapp über oder knapp unter der Radiofrequenz? Ne, knapp unter ist, glaube ich, CB-Funk, zivil, und darunter ist dann, glaube ich, nochmal Polizei. Nee, also, aber nicht sicher, das ist ja, ist ja UKW-Band. Ach, so. Ja, genau. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall, ich weiß nämlich, dass es knapp unterm Radio ist, der Polizeifunk, weil es gab mal eine Mickey Maus, da war ein Radio drin, und da waren die Kondensatoren nicht richtig eingestellt, oder was, womit man da die, ich glaube, sind es Kondensatoren. Dieses Verhältnis vom Widerstand-Kondensator. Genau, und die waren so eingestellt, dass man halt unter den Radiobereich gekommen ist, in den Bereich, wo der Polizeifunk ist. Und dann war das nämlich möglich, mit einem Radio aus der Mickey Maus Polizeifunk zu hören. Aber das war natürlich auch nur eine theoretische Möglichkeit, weil das waren nur ein paar Geräte, wo das der Fall war. Ja. Und es ist ja auch so, du musst ja auch relativ nah dran sein, um da was zu hören. Es ist ja nicht so, dass das irgendwie über... Ich weiß es nicht. Ah, nee, ist ja UKW. Das geht ja weiter. Ja, ich wollte gerade sagen, stimmt. Machen die ja eine Kette oder wie? Nee, du hast... Wenn sie von Hellersdorf nach Charlottenburg funken müssen? Nee. Ja, bestimmt. Eine Kette. Hey, halt mal Mikro ran. Ja. Nee, und auf jeden Fall ein Polizist sagt, wenn er dann in sein Auto geht, ich muss mal die 3 Meter holen. Ja. Und dann meint er sein Funkgerät. Ich glaube, das ist 3-Meter-Band, Polizeifunk 3 Meter. Oder sind es 2 Meter? 3 Meter. Nee, weil die Antenne so lang ist. Ach so. Quatsch. Nein, das Band heißt so. Wer hat denn 11 Meter? Kein normaler Mensch hat 11 Meter. No. Bossfunk. Nee, das ist was anderes. Ja, ist ja auch egal. Okay. Auf jeden Fall ist auch interessant dieser Funkscanner, womit man dann so Funkverkehr von Flughäfen abhören kann und so. Kann man das? Ja, gibt es so Funkscanner zu kaufen. Funkscanner kosten, glaube ich, ungefähr 100 Euro und damit kriegst du dann so ziemlich alles. Kannst du sämtliche Bänder und Frequenzen abhören. Ich glaube, die gibt es sogar legal zu kaufen, die Funkscanner. Hm. Ja, wenn da also so hier... Achtung, Maschine startet. Genau, genau. Okay. Genau, und hier aber das Mithören von Funkverkehr von Behörden und Organisationen und mit Sicherheitsaufgaben, also BOSS, ne, ist verboten. Ja. Okay. Mit wem hast du denn damals so gefunkt? Ich habe durchs Funken sehr, sehr viele Leute kennengelernt. Also ich war, wie alt war ich gewesen? Zwischen 17 und 20 muss ich gewesen sein, als ich gefunkt habe. Mhm. Und ja, ich kannte dadurch echt viele Leute. Und dann hat man abends halt, das, was man heutzutage wahrscheinlich in Chats macht, das hat man dann damals über Funk gemacht. Und hat man sich halt auch getroffen, ne, sogenannte Funkertreffen. Blind Date. Also... Ja, es ist halt auch eine Community irgendwie gewesen. Ja. Ne? Und dann ist es auch so, du hast dann auch verschiedene Kanäle eben gehabt, ne? Wie gesagt, 40 Stück damals. Und dann hatten sich auch verschiedene Klicken gebildet auf den unterschiedlichen Kanälen. Ja. Also, und das ist, also im Prinzip ist es wirklich wie, wenn du dir einen Chatraum aufsuchst, ne? Und dann geht man immer in denselben und dann quatscht man halt mit den Leuten, dann sagt man, na, hier auf dem Nachbarkanal kennst du die und dann guckst, hörst du da mal mit. Das sind Idioten. Also, das ist ganz witzig. Und dann waren halt auch mal so... Also dieses Mithören ist was anderes als Chatten mit der Tastatur, ja, ne? Weil du hörst die Stimmen und so. Mhm. Da haben sich halt Leute auch so älteren Kalibers damals unterhalten, da hat man eben zugehört. Ja. Wenn dann, ja, meine Frau, die macht jetzt das und Elke, komm mal her oder was sie damals hießen. Ja. Ja. War schon sehr witzig gewesen. Cool. Wo hast du denn gekauft? Also was hat man damals bezahlt? Mhm. Ich glaube es bei A bis Z. Das stimmt, ich habe mein Funkgerät tatsächlich bei A bis Z geholt. Also ich hatte ich hatte zuerst ein Handfunkgerät mit Teleskopantennen zum Ausziehen. Ja. Mhm. Und da musst du dir vorstellen, Ey, sowas habe ich in meinem Auto. Die Teleskopantenne war ohne Scheiß, also so, was ist das hier, 1,50 Meter oder so? Also die war unheimlich lang gewesen. Ja. Und betrieben mit Batterie. Ja. Ja. Aber diese alten Walkie-Talkies oder was? Mit neuen Batterien dann. Boah. Weißt du, also neun Voltblöcke. Ja, so ungefähr. Nee, und dann bin ich umgestiegen auf ein, was man sich ins Auto baut. Ne, mit Netzteil dann richtig und habe mir eine Antenne geholt, so eine ganz, ganz dünne, aber sehr lange und ich habe ein Aluminiumfensterbrett gehabt, habe da ein Loch reingebohrt, ein ordentliches, also und habe die Antenne da festgemacht. Das darf man doch gar nicht. Er hat keinen gestört, also wir wohnen nicht mehr in der Wohnung und es gab da kein Problem. Und der Nachmieter, was ist denn das? So ein Griff, Piercing, Fensterbrett-Piercing. Ja. Nee, und zum Angoten, wa? Ja. Beim Fensterputzen. Nee, da habe ich mir noch ein zweites gekauft. Ein aktuelleres Handfunkgerät. War das teuer damals? Mit einer Gummiantenne. Ja, ich habe gar keine Ahnung mehr, was es gekostet hat. Also ich denke, um 100, also 70 bis 100 Mark wird es wohl gekostet haben. Also ich keine Ahnung. Würde mich ehrlich gesagt auch mal interessieren, was ich dafür bezahlt habe. Ja, und dann habe ich noch... Ich habe so einen verrückten Arbeitskollegen, der hat noch Asbach uralt. Kataloge und Zeitschriften. Ja, vielleicht ist er eins drin. Ich habe schon gesagt, so als er die Geschichte erzählt hat, wie viel der so hat, dachte ich da so. Sein Fußboden hat sich schon durchgebohrt. Und der Untermieter hat Risse in der Decke. Papier können wir gut gebrauchen, also wenn das loswerden will. Es wird doch abgeholt. Was, Papier? Ja. Was macht ihr damit? Sag ich dir nicht, dann machst du es ja auch. Wegbringen. Ja. Für Geld. Für Geld, natürlich. Wolltest du nach Wedding fahren, oder weiß ich, wo der wohnt? Wenn der Papier loswerden will, dann fahren wir überall hin. Mit Rudi seinem Transporter. Ja, natürlich. Ja. Bei seinem Fahrstil rechnet sich das doch gar nicht. Ich meine, der fährt nicht so schlimm. Bevor wir, okay, dann lass uns kurz das CB-Funk-Thema abhaken. Ja. Also, du wirst jetzt da wahrscheinlich erstmal nur mithören, ne? Und ich denke mal, hast du schon abgebaut. Okay, da wird doch nicht mehr viel gehen. Ich habe noch, ich hatte neulich versucht, welche in Betrieb zu nehmen. Ja. Eins fing komisch an zu qualmen. Dann machen wir den Podcast demnächst mal über CB-Funk. Aber ich glaube, CB-Funk ist mittlerweile auch überholt. Man hat übrigens... Na gut, MacPom auf die A20, alle wenn Polen. Man Tracker ist, alle okay. Polen haben... Ja. Nee, aber... Du hast das Nummernschild noch nicht mal gesehen. Du hast bloß irgendwas auf dem Dach wabbeln sehen und das ist Pole. Aber wirklich. Echt? War extrem auffällig. Na gut, dann ist CB-Funk vielleicht in Polen noch ganz so angesagt. Wobei man bei Funk immer aufpassen muss. Funk ist so wirklich... Ländersache, also nicht Bundesland, sondern also du darfst, die Funkgeräte sind alle mit so einem Siegel versehen, dass du die in Deutschland auch benutzen darfst. Mhm. Und diese anderen Funkgeräte, PMR, wo ich mal drüber geschrieben habe, diese kleinen Handfunkgeräte, diese ganz winzigen, die da auch hängen, die sind ja auf einer anderen Frequenz und auch die dürfen in Deutschland, nur in Deutschland verwendet werden. Und ja, weil andere Länder andere Gesetze, ne? Genau, also der Funkverkehr ist irgendwie staatlich geregelt. Irgendwo stand das mal. Ich glaube, das steht auch bei Handys nicht. Wo war denn das? Irgendwo stand das da unten Gerät. Informieren Sie sich im Ausland. Ach ja, zu der PSP. Wegen dem WLAN. Ja, genau. Also so Funk ist wirklich irgendwie staatlich geregelt, ne? Genau. Da soll man darauf achten und sich vorher informieren, bevor man das WLAN einschaltet. Besonders im Flugzeug. Ja. Das ist ja Quatsch. Das testen wir schon seit 100 Jahren, dass das geht. Und am 11. September haben sogar Leute aus dem Flugzeug ja angerufen, wo die Verschwörungstheoretiker ja sagen, im Flugzeug kann man doch gar nicht telefonieren, aber die haben aus dem Flugzeug angerufen und die Telefongespräche wurden aufgezeichnet und in den Medien ja dargeboten. Ich frage mich, warum sollte man da nicht telefonieren können? Da müsste man sich jetzt Gedanken machen, wie diese Funksignale funktionieren. Du funkst ja über Masten. Ja, ne? Richtig. Das heißt, wenn der Flugzeug ihn bei hat? Wenn du, Ja, und der Mast, womit ist der Mast verbunden? Der muss ja mit dem nächsten Mast verbunden sein, oder? Na, zur Erde, zum nächsten Punkt oder so. Ja. Oder über Satellit oder keine Ahnung. Jetzt ist die Frage, ne, ob über Satellit, klar, Satellitentelefone würden gehen. Ja. Aber Funksignal über 3000 Kilometer oder was so ein Flugzeug hoch ist. Ja. Da bin ich mir jetzt auch nicht so sicher, ob das funktioniert. 10 Kilometer, glaube ich. Irgendwie so, manchmal. Auf langen Strecken. Also, kann man. Wie viel sind denn 29.000 Fuß? Also über Satelliten, Fuß? Klar, über Satelliten würde gehen. Wie viel sind denn 29.000 Fuß? Keine Ahnung. Ja. Bitte rechnen Sie jetzt. Aber es gibt zum Beispiel auch ein Flugzeug von den Amerikanern, das EMP geschützt ist. Was geschützt? EMP, elektromagnetischer Impuls. Das heißt, es gibt ja diese Sonneneruptionen und so. Und wenn die unser Magnetfeld dadurch dringen, dann könnte es sein, dass unsere ganze Elektronik ausfällt. Und haben die Amerikaner im Notfall so ein Flugzeug, was dann immer noch funktionieren würde. Was dann sozusagen auch eine fliegende Antenne ist. Also ein fliegender Sendemast. Ja, aber es kostet bestimmt Geld, die Technik. Warte mal, ich habe im Zuge dieser Verschwörungstheorien einen Beitrag gesehen, da haben sie gezeigt, wie groß so eine Einheit zum Telefonieren ist, die in diese Flugzeuge eingebaut wird und was das kostet. Hm. Hier steht, technisch wäre es durchaus denkbar, auch im Flieger mobil zu telefonieren. Ja. Und auf der nächsten Seite steht irgendwie, wenn er tief fliegt, wa? Ja. Unmögliche Handy-Telefonate aus den Flugzeugen, Betrug des 11. September. Ja. Tja, wer weiß. Vielleicht gibt es da eine App für. Siehst du, über das Internet, genau. Ja, aber auch das Internetsignal muss ja irgendwie. Über Satelliten? Ja, das wäre dann über Satelliten, wie gesagt, da brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Ja, das wird definitiv funktionieren. Aber über Satellit, kostet aber auch ein bisschen Kohle, ne? Ja. Ich meine, so eine Satellitenverbindung, also das Fernsehen. Ja, aber wie läuft denn das Internet? Alles über die Sendemasten? Natürlich. Und GPS? GPS geht über Satelliten. Ja, siehst du. Warum kostet das kein Geld? Weil du da nichts sendest. Steuer. Du sendest ja nichts zum Satelliten hin. Der Satellit sendet zu dir. Du hast dein GPS-Gerät. Natürlich muss ich doch was senden. Nee. Boah, weißt du denn, wo ich stehe? Och, Holger, jetzt müssen wir erste Klasse Erdkunde machen. Also, wie funktioniert GPS? Genau, erklär mal. Okay. Die Erde ist eine Scheibe, ne? Ach so? So, also, hier ist ein Satellit. Ja. Der sendet zu dir. Das ist auch eine Scheibe. Ist auch ein Satellit. Der sendet auch zu dir. Und hier ist auch ein Satellit. Der sendet auch zu dir. Ja. Anders. Der Satellit kann in einem Radius ja auf die Erde senden, ja? Also in einem Kreis. Ja. Jetzt, wenn du diesen Satellit empfängst, weißt du noch nicht, wo du dich befindest, außer innerhalb dieses Kreises. Ja. Also brauchst du einen zweiten Satellit. Wenn du diesen Satellit empfängst, weißt du befindest dich entweder hier oder hier. Ja. Deswegen brauchst du noch einen dritten Satelliten. Und erst wenn du den dritten Satelliten hast, weißt du ganz genau, an welcher Stelle du dich befindest, und zwar an der, wo sich diese drei Satelliten schneiden. Ja. Ne? Ja. Und wenn du einen, also du kriegst ja nur die Information vom Satellit, ich glaube, der sendet irgendwie eine Uhrzeit oder was, und dadurch weißt du, wie weit der weg Zeit. Ist. Ja, und dann, glaube ich, brauchst du noch einen Satelliten mit einer Referenzzeit, und dann gibt es ja, je mehr Satelliten du hast, desto besser ist auch noch eine 3D-Bestimmung möglich, wie hoch du dich befindest. Ne? Deswegen, wenn du irgendwie von 7 Satelliten empfangen wirst, dann weißt du ganz genau, also dann kann man ganz genau dich bestimmen, soll ja heutzutage auf 2 Meter genau sein. Ja. Okay. Und dass dein Navi weiß, dass du auf der Straße fährst und nicht daneben, das ist ja wohl klar. Ja. Ja, weil das Navi macht nämlich nur ungefähr. Das sieht. Aber ich kann ja auch einen Fußgängermodus einschalten. Dann kann ich auch durch Wasser fahren. Ja, den musst du den musst du einschalten, weil sonst würde dein Navi nämlich verrückt werden, würde denken, ja, du bist bestimmt auf der Straße, die daneben ist. Ja. Der Fußgängermodus macht nichts anderes. Aber der erkennt ja selbst, in welche Richtung ich fahre. Ja, das ist doch kein Problem. Ne, natürlich. Was ist denn jetzt bei einer Baustelle? Ich bin auf einer Baustelle gewesen, auf der Autobahn, musste auf die Gegenfahrspur, und dann hat er mir nicht gesagt, ich soll bitte wenden. Nee, na klar, der weiß, in welche Richtung du fährst. Und deswegen haut er dich auch immer auf die richtige Fahrbahnseite. Du musst mal. Ich kann also auch nee, mach das bloß nicht, aber du kannst. Auf der Autobahn wenden? Nee, du kannst mal auf der Autobahn, also nee, mach das nicht, aber wenn du auf der Autobahn, auf der Gegenfahrbahn fahren würdest, würde er dich auf der normalen Fahrtrichtung einzeichnen. Ja. Weil so genau kann der das nicht bestimmen. Nicht? Der weiß auch nicht, ob du auf der linken oder auf der rechten Spur fährst. Das kriegt er nicht hin. Nee, natürlich nicht. Und du kannst auch mal. Aber Wie weiß Seite er denn, wenn ich jetzt wirklich mal, das hat der Taxifahrer zum Beispiel gemacht, auf der Autobahn gewendet. Ja. Sprich, da war die Leitplanke, also wir standen im Stau. Die andere Na, der merkt nur, in welche Richtung du fährst. Das ist ja kein Problem, über Satellit festzustellen. Weil du bewegst dich ja von dem Satelliten dann quasi weg. Ne? Das merkt er schon. Aber du kannst mal eine Sache machen, du kannst mal beim Autofahren abrupt bremsen. Ja. Einfach stehen bleiben, abrupt. Ja, okay, dann, dann fährt das Ding weiter. Ja. Nee, der rechnet nicht vor, sondern der geht davon aus, dass du dich in einer bestimmten Geschwindigkeit halt weiter bewegst. Na, zum Beispiel, wenn du im Tunnel fährst und du kein Signal mehr hast, dann rechnet der ja weiter. Dann richtig. Da musst du einfach mal im Tunnel umdrehen und dann zeigt er im Navi an, du bist vorne rausgefahren. Ja. Nee, also ich muss mal gucken, ich hatte auch ganz viel Material dazu, weil Navigation ist wichtig bei der Seefahrt. Genau. Da spielt nämlich eine entscheidende Rolle, diese Navigation. Ich drehe mal das halbe Stunde. So, ja, das war's dann auch schon. Die halbe Stunde ist um. Schalten Sie auch beim nächsten Mal. Jetzt habe ich den Zettel hier beschmiert. Und den Tisch, um Gott, der Fall. Du wolltest irgendwas. Der blickt gleich. Nein, ich bin der guckt, dass keine Flecken auf dem Tisch sind. Übrigens, Lena war heute mit mich auf Arbeit begleiten, ja. Ja. Und was war denn Tag der offenen Tür? Genau. Warte mal. Ja. Was hat sie hier programmiert? Sie hat nichts programmiert, sie hat aber was anderes gemacht. Ich muss mal kurz. Oh. Jetzt mache ich hier den Alleinunterhalter. Ich habe heute ein ganz tolles Buch bekommen. Nachträglich zum Geburtstag. Ganz toll. Habe ich mich sehr gefreut. Achso, du hattest Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Ich möchte jetzt das Happy Birthday Lied hören. Nee, jetzt ist das zu spät. Okay. So, Lena war mit gewesen und Lena hat gemalt. Ja. Man hört so leise. Ja. Ui. Das ist ja toll. Warte mal, ich hab, wo ist denn der Sound? Wo kommt denn der Sound raus? Unten. Also, nee, ihr müsst doch irgendwo, ich hab hier mal Löcher gesehen an dem Teil. Ja, also was gewesen war, ist, sie hatte gemalt, du hast es ja gerade gesehen, sie hat ihre Hände bemalt. Sie hat gar nicht Papier genommen, sondern sie hat mit Buntstiften Filzstiften also Filz, hat sie ihre Hände komplett bemalt. Das sieht aus wie tätowiert. Ja. Ja. Genau. Nee, sie war heute einfach mal, sie hatte sich beschwert, dass sie überhaupt nicht mitkommen durfte und Leo durfte schon mich auf Arbeit besuchen, als er 3 war. Ja. Ist sie jetzt ein Hell's Angel? Sie gehört jetzt dazu. Achso, wegen der Witze Bemalung. Ja. Ja. Genau, sie ist jetzt. Sie hat sich quasi selbst tätowiert. Sie hat ja schon in der Vergangenheit so mit Stempeln sich kunstvoll die Arme gestaltet und so. Ich glaube, um die Tattoos werden wir nicht drum herum kommen. Nee, Julia, geht's gut. Ich hatte letztens auch einen Stempel auf dem Arm. Echt? Original. Du warst in der Disco. Oh, war das schlimm. Wo warst du gewesen? Im Schabernack. Schabernack? Ich bin ja überhaupt gar kein Disco-Gänger. Wir wollten wo ja vorher. Das? Schabernack sagt mir was. Aber schöne Weide. Heißt das da so? Schabernack, eine schöne Weide. Irgendwo da oben. Ja, ist ja egal. Und ich bin ja überhaupt gar kein Disco-Gänger. Vorher war ja die Sprache davon, dass wir ins El Coyote Club gehen. In den El Coyote Club. Das hört sich erotisch an. Ja, genau. Halbnackte Weiber, die auf der Bar tanzen. Nein, Quatsch. So wie bei Warte mal, wir wollen jetzt nicht die Frauen als Zuhörer verlieren. Du meinst junge Damen, genau. Die Kunstdarbietungen machen. Ja, und sehr hübsch aussehen. Und dabei auch noch hübsch aussehen. Okay. Halbnackte. Ja, nee, ich finde Kunstdarbietung finde ich okay. Ja. Und warum hat das nicht geklappt? Wie viel haben sich Männer dagegen entschieden? Nee, das Problem war, wir waren 2 Mädels und 4 Kerle. Ja. Und dann standen wir da schon am Eingang und da meinte der Typ so, ja, entweder 5 Euro Eintritt oder 25 Euro und dann könnt ihr da so trinken, so viel trinken wie ihr heute. Jeder 25 Euro. Ja. So, dann meinte da kann man okay, gar nicht wir, so gehen noch, wir gehen nochmal raus. Genau. Wir gehen nochmal raus und haben uns abgequatscht und dann waren 3 dafür und 3 dagegen, habe ich gesagt, okay, dann werfen wir eine Münze. Ja. Und dann sind wir in Schabernack gegangen. Da war wahrscheinlich besser. Nicht wirklich, weil... Ja, aber wo war jetzt das Problem? 5 Euro zu bezahlen oder was? Ich weiß nicht, wo das Problem war. Also 25 Euro finde ich jetzt auch Quatsch. Wie? Dafür? Ich weiß ja nicht, wie viel die Tränke da drin kosten. Aber dann, ja. Ja, die werden nicht preiswert sein. Ja, auf jeden Fall waren wir da im Schabernack und haben die eine Freundin fragte den Türsteher, ob schon was los ist da drin. Da meinte er, ja, so ein bisschen und grinste und dann sind wir da reingekommen und da war fast Totenstille. Das habe ich aber auch schon mal erlebt in der Disco. Dass der Türsteher, ich glaube sogar, schon mal in die Disco gekommen zu sein, ohne Eintritt zu bezahlen, weil es so leer war. Ja. Wir mussten trotzdem Eintritt bezahlen. Oder damit er mit mir angeben kann. Hey, hier, René ist auch schon da, wirklich. Oh. Da hinten, guck mal durch den Spalt, wo man da hinten sitzt. Ganz einsam. Ja. Ja. Ja, schön. Auf jeden Fall war nicht viel los. Was spielt man im Schabernack für Musik? Also macht man da Schabernack oder? Also ich bin ja nicht so der Disco-Gamer, mir war es auch ehrlich gesagt viel zu laut. Also bin ich so in diese Bar-Raucher-Lounge da gegangen mit einem anderen. Wir haben uns gut einen auf die Lampe gekippt. Ist die Lampe gekippt? Ja, also irgendwie war noch Halloween-Party. Ich habe gar keine Bilder bei Facebook gesehen. Nee, da gab es. Doch, bei Facebook. Also wenn man sich einen auf die Lampe kippt, dann muss man die Bilder bei Facebook veröffentlichen. Nee. Ja, auf jeden Fall war Halloween-Party. Wer verkleidet gekommen ist, hat irgendwie so einen Halloween-Kürbis-Plüschtier umsonst bekommen. Aha. Und wer 6 alkoholische Getränke getrunken hat, der hat auch eins bekommen. Was, wenn man 6 alkoholische Getränke? Ja. Und wer besoffen ist, ist rausgeflogen. Genau. Aber ich habe das Kuscheltier mitgenommen. Ja. Irgendwo ein einziges Bild müsste, glaube ich, sein. Nee, der Typ, der die Kuscheltiere verteilt hat. Nee, das war eine Frau. Oder die Frau, ja genau, das war der Rauswerfer. Die Besoffenen haben dann gleich, hier komm, deine 6 Drinks hast du ja wohl gehabt, wupp, raus. Ein einziges Bild müsste da sein, aber da bin ich glaube ich nicht drauf, weil die sich im Weg gestellt haben. Ah, ist egal. Echt? Auf jeden Fall war nicht so toll. Und die Leute, die da reingehen, wollten man auch nicht so begeistert davon. Wie ist der Altersschnitt so im Schabernack? Na, so mein Alter, würde ich schätzen. Mhm. Ja. So irgendwo zwischen 20 und 30, schätze ich. Also würden so Leute wie ich da wahrscheinlich rausfliegen oder gar nicht erst reinkommen? Ich weiß es nicht. Ich könnte ja die... Willst du mal mitkommen? Ich könnte die Geheimratsecken überkämmen. Wir sagen, Julia, wir gehen ins Schabernack und gehen dann aber ins El Coyote. Wir machen Schabernack im El Coyote. Genau. Ich trinke auch nichts. Ich zahle nur die 5 Euro, ich trinke nichts. Ich will ja nicht, dass ich da aufs Klo muss, dann verpasse ich irgendeine Kunstperformance. Ja. Ja. Aber trotzdem ist es sicher Abend. Das ist schön, das ist ja die Hauptsache. Leuten, ja. Ja. Hast du mitgekriegt, dass bei Facebook jemand, vielleicht ist es auch fake gewesen, ging jetzt hier runter, geschrieben hatte, mein Chef, habe ich erzählt, ich bin krank, dabei geht es mir total gut und der Idiot glaubt also noch, dass ich krank bin und jetzt erstmal 2 Tage Urlaub und feiern und dann stand als Kommentar drunter. Das hast du da gepostet. Ne? Das habe ich nicht gepostet, das weiß ich nicht. Irgendjemand hat das hier gepostet. Nee, und diesen Ausschnitt. Ja, und drunter stand dann, du weißt schon, dass wir bei Facebook befreundet sind, gekündigt. Ja. Nee, ich kenne es anders. Jemand an. Irgendwie war hier, ja, unser Chemielehrer oder so, der ist so doof. Ja, das ist was anderes, ja. Genau. Vielleicht ist das gerade so eine... Und jedes Jahr die gleichen Tests und irgendwie, wir haben uns das alles schon kopiert und so. Und er schreibt dann da drunter, der Lehrer, so, und dann habe ich ja die Nacht wohl noch was zu tun und ihr wohl auch. Nee, aber ja, das scheint dieselbe Nummer zu sein. Aber ich glaube schon fast, dass das fake ist, weil so blöd kann man doch nicht sein, oder? Ja, letztens war einer am Radio, ich höre mal Star FM. Ja. Und die haben ja so Berlin-Umfragen gemacht. Also ich glaube, das geht aber bloß so Hörer. Also die den Sender hören. Das ist ein bisschen Blödsinn. Und da war die Frage, wer hat schon mal blau gefeiert? So. Also so auf Krankenschein gefeiert. Und? Und dann hat tatsächlich einen Tag später früh morgens einer angerufen und hat erzählt, dass er sich krank schreiben lassen hat und jetzt gemütlich mit seiner Frau am Frühstückstisch sitzt und so. Also der hat richtig erzählt. Wo ich mir denke, hä? Also ich sag mal so, wenn man krank ist, kann man durchaus auch gemütlich am Frühstückstisch sitzen. Ja, aber er meinte so mit Glühwein am frühen Morgen. Also ich muss, also wenn man schon so blöd ist, sowas zu machen, dann sollte man wahrscheinlich wenigstens den Mund halten. Also. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Was soll man dazu sagen? Der klang aber auch so, als hätte er schon 3,8 im Turm. Ja. Und beim Chef sich dann entschuldigen, dass ich im Radio war, ich war so besoffen. Die können mich doch jetzt nicht kündigen. Ja. Ja, dem nächsten Arbeitgeber sind wir, ich kann dafür nichts. Genau, das war gar nicht ich. Mein Facebook-Account wurde gehackt. Genau. Ja. Facebook wird morgen gehackt, oder? Soll morgen gehackt werden, ja. Hast du da Details zu? Von Anonymous? Ja. Also das ist ja so eine Gruppierung. Das sind die so, die auch Sony Geld so haben. So Gutmenschen. So Pseudo-Gutmenschen. Ja. Wobei Hacken ja strafbar ist. Ne? Ja. Das auch, glaube ich, der Besitz von, ja. von ja. Hack-Software. Das ist der sogenannte Hacker. Ist es nur Hack oder ist es Hacker? Im Deutschen, also die Politik wird Hacken dazu sagen. Ja. Nee, der Hacker-Paragraph ist das ja, ne? Der ja. einem den Besitz von Hack-Software. Ist das nicht auch verbietet? Schon so ein Texteditor? Genau, und Hack-Software ist Software, die es eben ermöglicht. Da gibt es ja eine Definition für und die Definition, die trifft, und das hat der Chaos Computer Club, glaube ich, auch genug bemängelt. Die Definition trifft halt auch schon auf einen Webbrowser zu. Ja. Ne? Firefox. Ja. Genau. Aber ja. Bei den ganzen Tools, die es dafür gibt. Wobei, ich muss sagen, ich rate Leuten jetzt immer mehr davon ab, den Firefox zu benutzen. Ja, weil er ist wirklich grausam geworden. Ja. Mittlerweile kommt im 2-Wochen-Rhythmus ein Update raus. Ja. Du hast keinen Überblick mehr darüber, welche Software du überhaupt benutzt, welche Version gerade. Ja. Wenn du Erweiterungen hast, ist die Frage, ob die überhaupt noch kompatibel sind. Ja. Und ich würde mal den Chrome empfehlen. Ja, nämlich Google auch. Chrome. Ja. Ja. Ich hatte ja mal so eine Woche, wo ich mal so einige getestet habe. Firefox, Opera, Safari. Also Safari gehört auf dem Mac, ja. finde ich. Gibt es aber auch Windows. Ja, ich weiß, gibt es Windows. Am besten hat mir aber Google Chrome gefallen. Ich habe nur nicht gehört, dass der Internet Explorer wieder ein bisschen besser geworden ist. Ja. Ich weiß es nicht. Ich war letztens bei irgendeiner Freundin, glaube ich, die machte ihr Internet Explorer auf. Das war noch Version 6 oder 7. Ja. Dachte ich, wow. Schon lange nicht mehr gesehen, dieses Fenster, vor allem auch dieses Update-Fenster. Ah. Ja, ja. Wo ich ja sagen muss, den habe ich auch eine ganze Weile benutzt. Den Internet Explorer? Ja. Da habe ich schon eine ganze Weile von weg. So ja, ich jetzt 20 auch, Jahre. Aber, naja, so lange nicht, aber ich habe den, wo alle bei Firefox waren, war ich noch beim Internet Explorer. Tja, siehst du, jetzt so sind sie alle. Achso, und ja, ist er ja auch. Also gerade der Internet Explorer 6, wir haben da mal Diskussionen mit unseren Kunden. Mit einem großen Unternehmen haben wir ja immer sehr starre Strukturen. Und die wollen sich dann natürlich auch bei der Software ungern von was Laufendem wegbewegen. Mhm. Und der Internet Explorer, das wurde sogar vom Bundesministerium für Inneres, glaube ich, die haben davor gewarnt, den Internet Explorer 6 weiter zu benutzen, weil er einfach unsicher ist. Ja. Was damit zusammenhängt, dass der... Ich weiß gar nicht, wann der Support ausgelaufen ist. Aber 6, es gibt doch schon 9. Also. Ja, ja. Gut, der Firefox, da gab es am Anfang des Jahres den 3er, da sind wir jetzt bei 7. Achso. Also, ne, wie waren die? Support, ich will gerade mal gucken. Ja, wie heißen denn BIS oder BSI oder so, ne? Bundesinstitut für, ich glaube, für Sicherheit oder so, Internetsicherheit oder irgendwie sowas, ja. Die bieten auch Sicherheitssoftware an, wo ich mir denke, hm. Zum Beispiel, was mir in dem Zusammenhang auch aufgefallen ist, ist der Bundestrojaner. Achso, Internet Explorer 6 Support bis 2014. Oh. Ja. Tatsache, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, der wäre schon abgelaufen, der Support. Aber gibt's, ne? Und Windows XP zum Beispiel, da läuft der Support, sollte 2009 auslaufen. Ja. Das haben sie bis 2014 jetzt erst. Erst ist ja Quatsch, also das haben sie bis 2014 verlängert. Und Internet Explorer 6? Was? Boah. Ja. Das Problem ist halt, dass der so alt ist, dass der so die aktuellen Standards gar nicht mehr unterstützt, die im Internet angewandt werden. Nee, ich will jetzt zu technisch werden. Aber das ist halt problematisch, wenn man was für den Webbrowser programmiert. Ja. Ne, dass das dann möglicherweise unter dem Internet Explorer 6 einfach nicht funktioniert. Ja. Das heißt, dass das wieder komplett neu programmiert oder wie? Nö, dann nimmt man in der Regel einen Aufschlag und sagt, hier, wenn wir was programmieren sollen für eine Software, die schon 100 Jahre alt ist, dann kostet das halt zusätzlich. Ja. Weil du kannst ja gar nicht sicherstellen, dass das funktioniert. Ja, aber ich meine, der macht ja auch fast das Gleiche. Daten laden und anzeigen auch nicht. Es gibt eine Programmiersprache, die im Browser läuft. Ja. Ne? JavaScript heißt die. Ja. Das ist nicht Java, das ist wieder was ganz anderes, sondern JavaScript. Und diese Programmiersprache funktioniert halt mittlerweile hat die viel mehr Funktionalität, die einfach von dem Browser nicht unterstützt wird. Und die Darstellung von Seiteninhalten ist auch beim Internet Explorer völlig anders. Mhm. Das fällt einmal als Otto-Normalverbraucher nicht auf, aber man kann mal eine Webseite im Internet Explorer 6 aufrufen und in einem aktuellen und dann wird man auch Unterschiede sehen. Ja, sollte man halt nicht machen. Genau so ist es. Warte mal, ich muss mal mein Notizbuch holen. Schon wieder. Ich habe jetzt übrigens auch eins. Steht schon noch? Nee, noch nicht. Mein Name vielleicht bald. Ich überlege gerade, Steht in meinem Notizbuch mein Name drin? Nee, okay, wir schreiben den 4. November. Liebes Tagebuch, heute habe ich dich bekommen. Genau. Ich habe immer das Problem, in Notizbücher reinzuschreiben. Das ist so... Warum? Ne, das ist so wie, als würde man... Ich finde das cool, wenn man die Seiten ja die Hefte auswechseln kann. Das ist doch ideal. Ja, aber so diesen ersten... Ach so, ja. Ich sehe schon, auch gut vollgeklebt. Ja, richtig. Das, die Sache ist die, dass ich jetzt... Es fällt auseinander. Der so anfange mit Klebeband so ein bisschen. Ich will eigentlich mit, ich wollte so Gaffer, das, mit Gaffer machen. Ja, so sieht das Netbook von meinem, Netbook, das MacBook vom Kumpel aus. Ja, es darf ruhig, also ich bin mittlerweile auf dem Stand, dass ein Notizbuch ruhig benutzt aussehen darf. Ja. Ja. Ich wollte noch erzählen, ich war neulich auf dem Sportplatz, also ich bin ja öfter, ich laufe ja. Da vorne? Ja, ich laufe ja und der und Sportplatz immer ist ja immer zu, ne? Ja. Und da war die Tür zufällig offen. Ja. Und dann bist da rein und da haben sie sich nicht mehr rausgelassen. Und dann nutze ich halt die Möglichkeit, da zu laufen, ne? Ja. Weil das ist schön eintönig. Und der Hausmeister denkt sich, wir haben ihn, wir haben ihn. Also ungefähr kam es wirklich. Also die Tür ist offen und ich dachte, jedes Mal, wenn ich raufgehe, habe ich ein komisches Gefühl, weil wenn die Tür zu ist, dann kommen wir halt nicht mehr raus. Ne? Ja. Aber du bist ja sportlich, du kletterst auch über diesen 10 Meter. Also das würde ich mir überlegen, ob ich das mache oder nicht. Ne, und ich bin halt rauf und habe mich über dieses Gefühl hinweggesetzt. Ja. Auf einmal kommt ein Typ an, und ich da meine Runden drehe. Ja. Der ist noch hinterhergekommen? Der ist nicht mehr hinterhergelaufen. Kam da halt so angelaufen durch die Tür mit Buntfaltenhose, gestreiftes ordentliches Hemd. Sah aus wie der Geschäftsführer vom Griechen nebenan oder vom Italiener nebenan. Ne? So mittleres Alter, so ich würde mal sagen über 50, zwischen 50 und 60 irgendwie. Ja. Und gestikulierte wild und rief rum. Ich denke, was hat er denn? Bin halt zu in seine Richtung. Und dann schmiss er die Tür zu und ich dachte, ah, Idiot. Ja, und auf jeden Fall sagt er, ich dachte, du wärst ein Jugendlicher und Mist, jetzt kommen wir nicht mal raus, ich habe einen Schlüssel gar nicht bei und so. Und fing dann, also er war völlig verwirrt, was der da erzählt hat, ja. Und fing dann an der Tür zu versuchen und nahm seine irgendeine Karte und versuchte zu sagen, haben Sie auch eine... Du bist also rüber geklettert und er war da noch drin. Nee. Er wollte mich dann mit involvieren in diese Aktion, da die Tür aufzumachen, ne? Ja. Und wollte mich, ich sage, nee, ich habe keine Karte bei, bin meine Runden weitergedreht. Ich wusste ja noch, dass ich noch so 20 Minuten vor mir habe. Ja. Ne? Und dachte, soll er mal machen? Dann hat er seine Taschen da auf dem Platz ausgeleert, hat rumgeflucht, rumgemeckert irgendwie. Dann ist er halt zu diesen Löchern, wo die Eckfahne reinkommt, an einem Fußballplatz. Ja. Und sagt, der Schlüssel muss da hier irgendwo sein. Guckt er in das eine, rannte zum nächsten, guckt er da rein, erzählt irgendwas. Ja, ich dem spanne ich die Carola aus. Und also total wirr, total plemplem, ne? Ja. Und, also eine Leute gibt's auch. Ja, dann, dann fing er mal an, keine Panik, ich krieg das hin, ich hole Hilfe und so. Ja, keine Ahnung, was er wollte. Auf jeden Fall war der sehr geistig verwirrt. Ja. Wer weiß, was der genommen hat. Captain Germany. Und so ein Sportplatz hat ja mehrere Ausgänge und beim Ablauf meiner Runden habe ich immer auf die Ausgänge schon geguckt. Wo denn überall? Der hat an der Schule einen Eingang, der hat an der Ecke. Der hat richtig Eingang. Also der hat hinten einen Eingang. Ja, an der da Kopfseite. Wo du immer das Foto gemacht hast. Mit dem versteckten Schild. An der Seite hatte sogar zwei. Ja. Da hat er um die Ecke gleich noch einen. So. Und an der Seite hat auch weiter vorne auf dem Fußballplatz noch kleinere Eingänge, zwei Stück. Und da bin ich halt beim Vorbeilaufen, habe ich mal so auf das Schloss geschielt, habe aber gesehen, dass die halt abgeschlossen waren. Ja. Ich bin dann aber durch eine Tür, die von innen aufzumachen war, dann rausgekommen. Der Notausgang. Ja. Ich weiß nicht, wie lange der auf dem Platz dann noch rum und... Wenn er nicht immer noch da steht. Wenn er nicht immer noch da steht, ja. Ich weiß nicht, also ich habe schon überlegt, ob das vielleicht auch eine Show war irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht hat er gedacht, wenn ich jetzt hier den Bekloppten spiele, kommt er nie wieder. Ich weiß es nicht. Okay. Es war ja so problematisch mit dem Sportplatz, dass man da nicht rauf durfte. Der war du bist ja trotzdem rauf. Ja. Der wird von meinen Steuergeldern bezahlt. Du bist ja auch kein Jugendlicher. Ja, ich verstehe nicht, wo das Problem ist, einen Sportplatz zu benutzen. Der, ja, hast du doch gehört, die Jugendlichen machen Eis kaputt. Der wurde für den Bezirk gebaut, da wird er wohl vom Bezirk auch zu nutzen sein. Ja, ja. Aber du hast ja gehört, die machen den kaputt. Richtig, also ich hatte... Und das kann ich auch voll nachvollziehen. Hat er den Wutbürger raushängen lassen und hat mich ja an den Sportsenat gewendet, oder was ist da im Senat? Einerseits dich verstehen, aber auch... Naja, man muss es ja nicht halt kaputt machen, kostet halt Geld, wa? Ja. Und deshalb kann ich es auch irgendwo nachvollziehen. Ja, aber. Du darfst ihn ja nutzen, wenn jemand. Er wurde ja von irgendeinem Geld gebaut. Ne? Ja. Und den jetzt quasi dann nicht mehr für die Leute nutzbar zu machen, von deren Geld er gebaut wurde, ja, ist ja dann auch blöd. Ja. Aber du bezahlst ja nur so GEZ, obwohl es vielleicht gar nicht nutzt. Nee, ich nutze GEZ ganz intensiv und ich muss sagen, ich bin von den öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten sehr, sehr positiv überrascht. Musst du das jetzt sagen? Oder auch von den Radioanstalten. Ich finde es eine Schweinerei. Wie? Fürs Radio sehe ich es einzuzahlen, weil ich es halt oft nutze, so. Ja, aber fürs Fernsehen nicht. Aber du hast doch die theoretische Chance, es zu nutzen. Ja, ich habe auch die theoretische Chance, ein Kind zu zeugen. Ja. Also komme ich jetzt Kindergeld, oder? Ja. Nee, jetzt blöd. Nee, das stimmt, da gebe ich dir recht. Also da finde ich das in Österreich besser. Ich glaube, Österreich war das, sobald du es nicht bezahlst, kannst du es nicht gucken. Aber so von vornherein eine Dienstleistung bezahlt. Das Problem ist wohl das Internet, ne? Weil du kannst auf die ARD-Webseite so rauf, da war ja immer die Argumentation, der dann macht doch davor, dass man sich mit seinen GZ-Konto anmelden muss, um das gucken zu dürfen. Ne? Ja, also ich denke, man ist da schon irgendwie so auf Ausreden aus. Ja, ne, ich meine, ich bezahle für eine Dienstleistung, die ich nicht nutze. Ja, aber es gibt den Rundfunkstaatsvertrag und da ist das nun alles mal so auf Lebenszeit geregelt. Ich habe da nichts unterschrieben. Nee, du nicht, aber ja. Ja, bin ich ein bisschen Schweinerei. Wie gesagt, fürs Radio siehst du eigentlich. Aber wie gesagt, guck dir mal die Inhalte der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten an. Und Thomas Gottschalk. So ein Scheiß. Ja, siehst du? Nein, Dokumentation. Okay, ja, NDR gucke ich ab und zu. Guck mal privates Fernsehen, ja? Also ja, okay, zum Beispiel. Guck ich nicht. Also selten. Ich komme selber ja auch vom privaten Fernsehen, also ich darf dagegen hetzen. Ich hatte neulich gesehen, die Vera am Mittag. Ja, genau. Die hat eine Sendung, wir machen, dass es Leuten wieder gut geht. Ja. Gibt's ja so eine Vorher-Nachher-Shows, ne? Oder so eine Makeover-Shows, so heißen die ja. Und was heißt denn Makeover? Rübermachen. Na, rüberbügeln quasi. Ach so. Ja? Ob ihr wollt oder nicht. Jetzt seid ihr anders. Okay. Oder nee, was sind das so soziale, wie heißen die? Reality Soap. So, ja. Egal. Ja, egal. Und auf jeden Fall haben sie gezeigt im Internet Rohmaterial von der Show und das, was gesendet wurde. Und das war unglaublich. Also es ging da in einem Fall darum, dass die wollten zu jemandem in die Wohnung und die Videofassung im Fernsehen war so gewesen, dass die Vera fragt, können wir mal kurz bei dir reinschauen? Schnitt. Und er, ja. Was war das eben? War das ein Ja? Und er, ja. Und dann sind sie rein, ne? Ja. Originalfassung war gewesen. Können wir mal kurz bei dir reinschauen? Nein, keine Kameras. Ich möchte keine Kameras sehen. Da wäre ich aggressiv. Ja. Freust du dich, deine Schwester wiederzusehen? Ja. Was war das jetzt? Ein Jahr? Ja. So eine Schweine. Also wirklich, das muss man mal sagen. Ja. Das ist, und das war sogar ein Junge. Ich weiß gar nicht, ob der schon volljährig war. Hm. Ne? Die haben sein Gesicht so weggemacht. Und dann ging es halt weiter. Dann sind die halt eben hinterher, sind an die Wohnung ran. Und er hat auch an der Tür dann nochmal gesagt, im Rohmaterial natürlich nur. Ja. Ey, keine Kamera, ich möchte keine Kamera in der Wohnung sehen. Ne? Ja. Und die Redakteure winken den Kameramann, als der halt abgelenkt in irgendeinem Raum ist, winken den Kameramann rein, dass der in die Wohnung reinkommt. Ja. Ne? Und dann rennt der Junge, weil der war irgendwie geistig auch ein bisschen verstört. Hm. Also müsst ihr mal, wenn euch das interessiert, im Internet nach RTL und Vera googeln, dann findet ihr das. Und Videomaterial, Kameramaterial, also. Dann ist er halt weggerannt, weil er war damit überfordert mit der Situation. Ja. Und dann sagt die Vera zu ihrem ganzen Team dann, ne, los, hinterher, hinterher, hinterher. Ja, so echt, wo du denkst, ey, was ist das jetzt, eine Hetzjagd oder was? Und dann rennen die halt alle hinterher, die Redakteure, ne, und wer da alles dazugehört. Und dann hörst du nur, wie sie so sagt, ja, geil. Wo ich denke, ey, also das ist mindestens eine Rüge vom Presserat wert, weißt du? Krass. Ja. Und das ist halt privates Fernsehen und da kannst du echt einen Finger in den Hals stecken manchmal, was da... Mein Kumpel war bei Das Model und der Freak. Ja, hast erzählt, leider habe ich nicht gesehen. Und, hat er gewonnen? Auf jeden Fall in den Top. Haben sie ihn richtig zur Sau gemacht? Ich finde schon, ja. Ja, haben sie ihn richtig runtergespielt? Ja. Also er ist halt wirklich ein Freak, aber, aber die haben es halt doch ein bisschen... Hat er ein bisschen erzählt, wie es hinter den Kulissen abgeht? Ja, er meinte halt so 70% ist so Spinnerei. So. Also er hat zum Beispiel eine eigene Wohnung. Und in der Serie heißt es, ja, wir dürfen nicht bei Mutti drehen, also muss er nach Bremen fahren. Echt? Ja, so zum Beispiel. So, dann ist er mit so einem dicken Mercedes, mit so einem riesen, ja, so wie Rudi hat. Ja? Ja, also ist er da hingefahren, aber ist ja auch nicht sein Auto. Mit einem Mercedes, was ist, wie nennt man diese Autoklasse? Ich weiß es nicht. Was ist ein Van Transporter? Ist es nicht, ja, Transporter. Genau, aber, Transporter. Aber jetzt nicht so was wie ein, Ein Transporter, genau. Ja. Also kein LKW, aber ein Transporter. Ah, kein T5 oder sowas. Ja, aber das sagt man ja auch von anderen. Also das hörst du jetzt in letzter Zeit, finde ich, ziemlich häufig. Auch von Sendungen wie Bauer sucht Frau, wo gesagt wird, ja, da wird so ein Zeug in die Augen gemacht, dass die Tränen kommen. Ja. Die müssen Sätze vorsprechen. Curry. Ja, wahrscheinlich. Pfefferspray. Genau, plötzlich fanden wir ihn total aufgelöst in seiner Wohnung. In seiner Ecke. Und im Rohmaterial die Redakteure mit Pfefferspray. Ja. Genau. Dann schnell noch die Frau daneben gestellt und sie war schuld. Genau. Ja, seelische Grausamkeit am Zuschauer. Ja. Oh Mann, ey. Da lohnt es sich mal, den Fernseher auszulassen. Ja. Oder halt ARD zu gucken. Ja, ich gucke meine Serien, das war's eigentlich. Ja. Obwohl ins private Fernsehen, muss man noch sagen, bringt ja nicht nur Scheiße raus. Also es gibt auch gute Sendungen. Ja. Dokumentationen sind zum Teil noch erträglich. Ja. Magazine sind manchmal ganz gut. Ja. Ich finde auch dieses Tough-Klatsch am Mittag auch genauso ein Quatsch. Das war übrigens dieses Tough-Klatsch. Also nicht Tough, sondern da gab es früher noch eine andere ProSieben-Sendung, die so ähnlich war wie Tough. Ja. Nur ein bisschen bunter, ein bunteres Magazin. Ja. Deswegen habe ich beim Fernsehen angefangen. Also das deswegen habe ich in München, nee, weil ich fand die Sendung cool und da habe ich gesagt, oh, ich möchte arbeiten bei dem. Ja. Ja. Und dann machst du woanders. Nee, hat er, ich bin ja so dahin, ja. Ich habe den Steven Gätchen quasi noch gesehen, bevor er hier großer Hollywood-Reporter gewesen ist. Ja. Nach dem Disney, nee, es war nach dem, achso, doch nein, Disney, stimmt. Stimmt, der hat immer Disney gemacht. Stimmt. Und jetzt ist Steven Gätchen ja der Raab-Frontmann. Ja. Schlag den Raab. Aber, ey, genau, siehst du, das finde ich zum Beispiel noch cool. Schlag den Raab. Ja, das stimmt. Also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, was Herr Raab, da, das ist ja auch mal so ein Streitgespräch. Viele sagen, der Raab, der ist doch doof. Aber nee, ich finde, was der Raab rausbringt, das kannst du wenigstens angucken. Ja, das ist... Ja. Der Gerät. Der was? Der Gerät. Der Gerät? Wo sie Apple so ein bisschen verarscht haben. Nee. Beim Riesenfernseher. Ja. Im Hintergrund. Das ist jetzt der Gerät. Ach so. Oder irgendwie so, keine Ahnung. Ging auch durch Facebook. Ah, nee, hab ich aber du bist nicht auf Facebook aktiv. Nee, ich bin nicht aktiv auf Facebook. Ich sehe, gibt es jetzt schon so ein... Ich habe keine Suftbilder, die ich da posten kann. Gibt es jetzt hier schon so ein Twitter-Dingens-App für Google Plus oder so? Wie Twitter? Was jetzt immer hier Raute FB und Raute G Plus oder so? Nee, also ich poste quasi von Google Plus an Twitter, ja. Was dann automatisch weitergeleitet wird an Facebook. Ja. Wobei ich da selektiere. Also den richtig die volle Dröhnung kriegt man, wenn man bei Google Plus ist. Ja, ich habe so Circles, ja. Muss man ja, wenn man bei Google Plus ist, hat man halt Circles. Die Facebook-Circles. Nee, bei Facebook gibt es keine Circles. Nee. Außerdem ist Facebook morgen eh nicht mehr da. Ja, dafür gibt es Google Plus. Ja, dafür ist ja Google Plus dann noch da. Genau. Ja. Also sichert eure Nutzerdaten. Wenn nicht, keine Sorge, Facebook hat alles gespeichert. Genau, zum Wiederherstellen. Ja, da hat doch so ein Typ bei Stern TV, war der gewesen. Ja. Auch eine Sendung, die langsam unerträglich wird vom Inhalt. Also früher mit Günther Jauch fand ich so cool. Also ich fand es neulich genial, da ging es darum, in Berlin werden Fahrräder, haben wir das eigentlich schon besprochen? Ah, hab ich gesehen. In Berlin werden Fahrräder geklaut, rund um die Uhr. Ich glaube, das hatten wir letztes Mal, ne? Echt, da haben wir schon besprochen. Wo dieses GPS-Fahrrad hatten. Ich weiß nicht, ob wir das in der Sendung besprochen hatten. Dann brauchen wir es ja nicht so aus. Nein, ich bin mir unsicher. Das war unterwegs. Ich glaube, das war mit Freunden unterwegs. Und auf jeden Fall haben sie das Fahrrad dann, also sie haben gesagt, in Berlin werden wie verrückt Fahrräder geklaut und wir zeigen es und haben ein Fahrrad abgestellt, haben es sicherheitshalber mal nicht angeschlossen, damit nichts schief geht. Und das Problem war, die ganze Sendung über hat keiner dieses verdammte Fahrrad geklaut, was sie mit der versteckten Kamera beobachtet haben. Waren schon ein paar. Nein, es hat kein. Nee, die haben mit versteckter Kamera während der Live-Sendung. Ach so. Haben den Fahrrad in Berlin abgestellt, live, weil sie sagen wollten, hier. Nächsten Tag wollen sie wahrscheinlich in der Bildzeitung ganz groß stehen. Stern TV. Stimmt, ja, deckt auf. Deckt auf. So, ganz ehrlich, das war ein bisschen geklaut, weil eine Woche vorher hat Star FM gemacht. Ach so? Ja, wurde bei Star FM wenigstens geklaut? Ja. Diese bei Stern TV hat das nicht in der Live-Sendung funktioniert. Das eine hat irgendwie über 12 oder 17 Stunden gestanden. Ja. Dann war es mal 8 Stunden oder so und das eine war nach 8 Minuten schon weg. Und ich habe meine Witze gemacht bei Stern TV, da müssen sie nachher noch einen der Mitarbeiter ein Bart ankleben und den klauen lassen, den Fahrer. Und dann kam es. Ja, stimmt, plötzlich, der Kameramann. Plötzlich Bewegung im Bild hinten. Und der Moderator sofort reagiert und gesagt, oh, da passiert jetzt was, da passiert. Genau. Und dann so ein Typ ran an das Fahrrad. Der hat eine große Tasche bei. Und plötzlich ging eine riesen Lichtleuchte da auf. Und ja. Der hat eine große Taschenlampe dabei. Ja, verdächtig, verdächtig. Und dann auf einmal kriegt er auf sein Ohr gesagt, dass es der Kameramann genau, ist. Der wahrscheinlich gesehen. Nur geguckt hat, ob das Fahrrad noch da ist. Ja. Ich habe aber über Facebook dazu aufgerufen, RTL aus der Klemme zu helfen. Und, ja. Ach so, stimmt, ja. Und dieses Fahrrad hab zu klauen. Gelesen, ja. Jetzt genommen. Da kam eine Reaktion aus Hannover und der schrieb, du bist näher dran. Ja. Genau. Wo senden die? Ich weiß nicht, wo die standen, keine Ahnung. Hm? Ja, vielleicht war das auch, vielleicht hätten sie irgendwo hinstellen müssen, ja. Wo man weiß, wo es ist. Die hätten eine Adresse oder ein Schild dran machen können. Kann geklaut werden. Ja, bitte nehmen sie jetzt. Genau. Ja. 100-Euro-Scheine im Rahmen. Genau. Ja, fand ich schon sehr peinlich. Und das ist halt das privates Fernsehen halt. Ne? Naja, mein Gott. Dieser Drang mit versteckter Kamera, Situationen zu erzwingen. Was? Selbst im Rab passieren mal Sachen. Was denn? Von Peinlichkeiten, denke ich mal. Ja, wenn man mit seinem Fahrrad auf die Schnauze geflogen ist. Ja, aber der ist nicht darauf aus, irgendwie so Sensationsjournalismus betreiben zu wollen, weißt du? Hast du das Gefühl, es ist das ganze Jahr Sommerloch. Da gab es ja mal diese Geschichte, wo in der Zeitung über einen umgefallenen Blumenkübel geschrieben wurde. Und das war dann Sache. Ja. Das war so ein sogenanntes Meme dann geworden. Gestern war ein Baum umgefallen. Nee, und die hatten tatsächlich... Auf die Gleise. Wo? Irgendwo hinten Wannsee. Hat richtig die Bahn, denn ist auf den Gleisen. Also ich google jetzt mal nach Blumenkübel und dann haben wir nämlich... Ja. Nee. Oh, ich drehe mal das Halbstundenglas um. Der Blumenkübel hat es nicht bei Google ganz nach oben geschafft. Tja, dann wird es ja, dass du einen Bericht schreibst. Nochmal ein Loch. Nicht der Sack Reis? Das Sommerloch 2010. Der Blumenkübel. Ja, da war irgendwie, wie gesagt, da war ein Bericht über einen Blumenkübel, der umgefallen ist. Ja, mit dem Sack Reis habe ich da auch irgendwas im Internet gesehen. Sensationsmeldung. Ja, dass da irgendwo in China ein Sack Reis umgefallen ist. Das war in irgendeiner Tageszeitung gewesen. Ja, in der Scherzeabteilung. War es in der Scherzabteilung? Ich weiß es nicht. Nee, ich weiß jetzt nicht, ob das, man weiß ja heutzutage nicht, ob das Fake ist oder sowas im Internet liegt. Auch selbst ja, wenn ein Bild dabei war. Nicht, ne? Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es ein Platzhalter gewesen ist in der Zeitung und man hat vergessen, ihn rauszunehmen. Ich lese auch gar keine Zeitung mehr. Also was ich noch ganz gut finde, ist dieser Weltkompakt. Ja, na, die hat ja so ein bisschen versucht, die Leute, die so internetaffin sind, aufzugreifen. Ja. Die hätten wir irgendwie auch mal 6 Wochen lang kostenlos. Fand ich noch ganz okay, aber ich mag diese Kurier und BZ nicht und so. Oh, jetzt gibt's Schokolade. Dankeschön. Yum, yum. Knusperflocken. Knuspern gar nicht. Da musst du Chips holen. Ja, da müsste ich Julia nochmal kurz losschicken. Wenn du eben zu Netto gehst, kannst du vielleicht gleich noch... Nee, Kaisers hat um die Uhrzeit. Kaisers. Wie spät ist es denn? Die Armschweine. Oh, 22.42 Uhr. Wenn du zu Kaisers gehst, jetzt fährst... Warum fährst du? Weil ich so zu spät komme. Also 3 Kilometer wirst du da wohl zu Fuß hin. Ja, wo ist denn das Kaisers jetzt? Ne? Die 3 Kilometer? Im Starhof. Ja. Ja. Ups. Ich muss aber kurz an meine Notizbogen, ich hatte mir Notizen gemacht. Wo Kaisers ist? Nee. Um die Funkstelle hier zu überbrücken. Ach ja, ich habe was sehr Interessantes gesehen. Oh. Holger, das geht jetzt in deine Fachrichtung. Ja. Und zwar, für Gitarren gibt es ja so eine kleine Kästen, die man auf den Boden stellt, wo man drauf rumtritt. Mhm. Sogenannte Effektpedale. Ja. Unser Echo. Und die sind zum Teil die Schaltung in so einer schwarzen Kunstharzmasse eingefasst. Und zwar als Kopierschutz. Fand ich super interessant. Also du hast quasi, die haben ja ihre Schaltung auf Platinen irgendwie, ne? Ja. Und damit die keiner nachbauen kann, werden die halt in so einer schwarzen Kunstharzmasse. Und das kann man nicht mit dem Heißluftföhn wieder? Ich habe im Internet mal ein bisschen recherchiert. Mit Ameisensäure kriegt man das wohl auch ab. Siehst du, es gibt für alles ein Mittel. Ja, finde ich interessant, dass dieses... Das ist natürlich nicht schlecht, ja. Coole Idee. Ich wollte mir die Schaltung von dem Fingerabdruckscanner mal angucken. Und? Hat sie leider weggenommen, da wo immer. Wie? Wer hat die weggenommen? Hä? Ja, wenn ich da raufgeguckt habe, hat die das Ding genommen. Wer denn? Die erstmal sauber gemacht, die Tante vom Bürgeramt. Du, okay, alles klar. So, Feuer noch. Ich war beim Bürgeramt. Ah, okay. Genau. Und ich habe einen Reisepass beantragt. Mhm. Und für den Reisepass brauchst du dein Passfoto, Fingerabdruck und Unterschrift. Da gibt es ein tolles Gerät, da musst du deinen Finger rauflegen, dann leuchtet es ein paar Mal grün, der macht irgendwie drei Bilder oder so. Mhm. Vom Bundesinstitut für Innere Sicherheit oder sowas. Mhm. Und ja, ich wollte mal gucken, weil man durch dieses Glasfenster so ein bisschen die Schaltung sehen konnte. Ja. Ja. Und wie ich gucken wollte, hat sie es weggenommen und sauber gemacht. Ja, die hat gewusst, dass du es nachbauen willst. Ja. Eiskalt. Mhm. Da bringt es mich gleich zu dem Thema Krankenkasse. Ja, das tolle Foto. Die Krankenkasse möchte jetzt. Oder muss. Die wollen ja nicht. Die müssen. Komm, wir hetzen jetzt gegen die Krankenkasse. Ne, warte mal. Warte mal, wer ist denn eigentlich schuld? Ja, die Krankenkassen sind schuld, oder? Ich weiß nicht. Aber ich habe das Gefühl, wir brauchen jetzt Gesetz. Alles, was Neues. Ist ein Gesetz. Ja. Und zwar ist das Gesetz, es ist jetzt Pflicht, ist es? Dass die elektronische Krankenkassenkarte kommt für alle Krankenkassen. Ja. Dass man über die Karte eindeutig zu identifizieren ist. Ja. Und wie bewerkstelligt man das? Das Krümelmonsterfoto drauf. Ein Passbild. Genau. Und zwar ist es so, man muss jetzt ein Passbild einreichen. Also wenn ihr noch kein Schreiben bekommen habt, es wird kommen, ja. Dann müsst ihr ein Passbild an eure Krankenkassen schicken. Und die Krankenkasse muss sicherstellen, ja. Dass ihr das auf dem Bild seid. Aber wie macht sie das? Ich meine, die gucken dann drauf und sagen, das sieht nicht aus wie ein Holger. Also ich habe schon Holgers gesehen, das sieht nicht aus wie ein Holger. Das sieht eher nach einem Maxi-King aus. Ja. Ja, und das ist so ein bisschen, für mich ist ein großes Loch. Ja. Weil es ist einfach nicht zu prüfen. Ja. Also nicht, wenn ich ein Passbild hinschicke und meinen Namen. Es muss ja keine Ausweiskopie mitgeschickt werden, gar nichts. Selbst eine Ausweiskopie wäre ja unproblematisch. Ich weiß ja nicht, wie das gemacht wird. Früher brauchte man auch schon kein Foto abgeben, ne? Beim Anmelden bei der Krankenkasse oder so. Nee, noch nie. Dass sie es irgendwie am Computer vergleichen oder so. Nee. Das ist jetzt neu. Wir erleben quasi jetzt was ganz, ganz Neues. Was Revolutionäres. Revolution, ja. Und ich sage ja, aber irgendwie braucht man jetzt für alles eine neue Karte, wa? Personalausweis, Krankenkasse. Ja. Ich glaube, der Reisepass ist, glaube ich, auch neu. Ist ja mit Fingerabdrücke und bla, Keks und so. Na, warte mal, bis du dich da aufsetzen musst mit dem Reisepass. Ja. Bei der Krankenkassenkarte ist es so, die sollte schon 2006 eingeführt werden. Ja, aber es hat das Geld. Oh Mann, es hat die Firma lief noch gut. Jetzt läuft die Firma nicht so gut, jetzt brauchen sie wieder Aufträge. Nee, ich glaube, man hat schon festgestellt, dass das irgendwie so unrund ist, die Sache. Ja. Ja. Und du hast eine PIN dann für deine Krankenkassenkarte? Nein, muss ich mir noch eine Stelle machen. Weil du dann nämlich festlegen darfst, wer deine Daten auf der Karte, was dann viele Daten sein können, wer die lesen darf. 32 Kilobyte hat die Karte, Speicherplatz. Boah. Da hätte man auch schon mal in die Zukunft planen können ein bisschen. Ja. Hätte man das Foto vielleicht digital sogar drauf machen können. Ja. Nee, und wie gesagt. Da gibt es aber schon noch neue Lesegeräte. Naja. Und das Problem ist, die Lesegeräte muss ja beim Arzt erstmal sein. Das heißt, der Arzt muss sich diese Lesegeräte besorgen. Ja. Ich dachte, das kurbelt die Wirtschaft wieder an. Ah, der Film geht gerade nicht gut, die brauchen neue Aufträge. Und jetzt muss man mal gucken, das Unternehmen, was diese Lesegeräte zur Verfügung stellt, obwohl das gibt wohl mehrere, in welchem Zusammenhang das möglicherweise mit politischen Geschichten steht und vielleicht erkennt man einen Zusammenhang. Ich weiß es nicht. Okay. Revolutionär. Mhm. Und auf jeden Fall, wenn du nicht mitmachst, ja? Ja. Alter. Dann können dir Nachteile entstehen bei der Behandlung beim Arzt. Nein. In dem sie nicht wissen, was ich für ein Medikament kriege. Keine Ahnung. Also, wie gesagt, das Totschlag-Argument. Aber das bestimme ich ja mit meinem PIN. Genau. Aber es könnten eventuell Nachteile entstehen. Und es stand auch, glaube ich, viermal drauf, dass es durch dieses Personalfoto, also Passfoto, sicherer ist. Total. Stand viermal auf dem Zettel. Kriegt jetzt immer die richtigen Tabletten, ne? Ja. Ja. Ich fühle mich auch total sicher, seit ich das Schreiben habe. Ich mag es gar nicht zurückschicken. Nee, weil die Sicherheit brauche ich hier zu Hause und nicht bei der Krankenkasse. Ja. Genau. Okay. Kann ich vielleicht auch ein Passbild von guten Freunden nehmen? Bist du. Klar, das ist eine Sesamstraße. Man sollte da vorausdenken. Also wenn du jetzt sagst, ich habe. 32 Kilobyte Speicher ist auf jeden Fall zu wenig. Definitiv. Nee, aber wenn du jetzt sagst, du bist vielleicht nicht so der Typ, der zum Arzt geht, du möchtest jemand anders schicken, dann solltest du den sein Bild drauf machen. Ja. Ja. Gern. Selten zum Arzt. Ja, nee, da müsste man auch jemand Überzeugendes haben. Also wenn man wirklich oft zum Arzt möchte, dann kann man jetzt mit dem Passbild die Entscheidung treffen, wie oft man zum Arzt geht. Ja. Ja, Hans-Günther aus dem Nachbarland. Jetzt stell dir mal vor, jemand entdeckt es für sich, dieses zum Arzt gehen, und der sagt dann zu seinem Kumpel, pass auf, nimm ein Passbild von mir. Ja. Und dann hat er 10 Krankenkassenkarten mit verschiedenen Namen und immer sein Bild drauf. Und dann sagt der Arzt, aber Herr Müller, Sie waren doch gestern schon hier als Herr Meier, oder? Was? Dann sagt das halt die Schwester, dem Arzt, der feine Arzt. Siehst du, ich werde genau, mich mal beim nächsten Arzt besuchen. Genau, wir werden uns beschweren. Da werde ich sagen, ich möchte mit dem Arzt persönlich sprechen, hier. Mit dem Bruder? Hier, ich habe eine Karte, ja, sonst behalte ich meinen PIN für mich. Wenn jetzt nicht sofort der Arzt hier auf der Matte steht und mir die Hand schüttelt. Warum gibt es denn die Schwestern? Ja, was ist mit den Brüdern? Ja. Und dann außerdem möchte ich, dass hier ein Bruder ist. Genau, Revolution. Revolution. Ich komme hier mit meiner Krankenkassenkarte her, mit meiner neuen, ja? Gucken wir mal. Das bin sogar ich persönlich hier drauf. Und ich möchte jetzt sofort einen Arzt sprechen. Angucken. Und ich sage ihm nicht, bestimmt Wolverine, dass ich die PIN hinten auf die Karte geschrieben habe. In falscher Reihenfolge. Nein, ich denke schon, wenn du da ein Bild von Alf schickst, dann werden die wohl nicht sagen, hä, der sieht aus wie Alf. Aber die werden dann eher sagen, das ist wohl nicht in Ordnung. Ich denke, das ist er nicht. Ich bin mal gespannt, vielleicht kriegen wir noch Post, wo dann drin steht, bitte schicken Sie ein neues Passbild. Nee, das sieht nicht gut aus. Bitte schicken Sie eins und kämmen Sie mal die Haare auf. Würde ich gerade sagen. Ja. Ja, gibt es bestimmt auch wieder lustige Bilder im Internet. Denn. Ja. Genau. Bei mir schreiben sie dann, sie müssten auf ihrem Passbild die Strumpfmaske bitte komplett abnehmen. Es reicht nicht, dass man ihre Augen sieht. Es reicht nicht, dass man ihre Augen sieht. Wie Spider-Man bis zur Nase hochziehen. Mhm, genau. Genau, da kann ich ja sagen, nein, ich möchte meine geheime Identität genau. Behalten. Ich möchte nicht, dass jemand erfährt, wer ich bin. Genau. Sie wissen doch, wie ich heiße, das reicht doch. Spider-Man. Ja. Auch wenn mir hier Nachteile entstehen können. Und ich möglicherweise zukünftig die falschen Tabletten bekomme. Ja. Da haben wir einmal gehetzt. Ja. Also liebe Krankenkassen, reißt euch am Riemen. Ja, du weißt ja nicht, ob es die Krankenkassen waren, die letztendlich... Also der das da halt gemacht hat. Genau, reißt sich am Riemen. Genau. Du bist wahrscheinlich der Einzige, der sein Foto nicht abgibt. Genau. Ja. Ich gehe sowieso nie selber zum Arzt, ich lasse mal andere für mich gehen. Ja, das sind Kinder und Nachteile. Kinder unter 15 Jahren brauchen kein Passbild, ohne dass ihnen Nachteile entstehen. Ja. Ja. Also vielleicht einfach beim Geburtsdatum schummeln. Ja. Nee, ach, das ist schon viel. Du bist ganz schön pfiffig. Ja, wir haben das System ausgefüllt. Ich habe nicht umsonst rote Haare, ich bin ein Fuchs. Genau, da stand ja auch drauf, unterschreiben Sie hier, wenn Ihre Daten richtig sind. Oder? Da konnte ich nicht lesen, war zu klein gedruckt. Geburtstag. Ja, er stand da? Ja. Ich weiß es nicht. Ja. Also wir haben schon Passbilder gemacht, ich muss es nur draufkleben. Julia hat unterschrieben für dich, ne? Ich klebe es aber mit dem Bild nach unten. Soll nicht jeder sehen. Fuji. Ja. Mr. Fuji. Ja, aber ich denke, wo oben und unten bei so einem Passbild ist, das werde ich schon per Hand entscheiden. Von daher bin ich auch der Überzeugung, mit dem Superman- oder Spider-Man-Bild wirst du nicht weit kommen. Nee. Ja. Nicht mal, wenn ich es bis zur Nase hochziehe? Nee. Und sie werden dir dann schreiben... Aber es gibt doch diesen Passbild-Scanner da. Sollte ein Passbild sein. Dann können sie schlecht aus der Nase hoch. Ja, sie schrieben auch, dass es den Regeln eines Passbilds entsprechen muss, aber das ist für mich einfach nur ein dahingeschriebener Satz. Ja. Weil, ich denke, solange es kein Urlaubsfoto ist, ist alles gut. Ich habe letztens das ultimative Bewerbungsfoto gesehen. Ja. Ja. Das da wäre? Mein Arbeitskollege, wie er bei sich in der Wohnstube steht und... Ja. Auge zukneift und die Pistole in die Kamera macht mit den Fingern, ja. Cool. Kalaschnikow. Keine Pistole. Er macht mit dem Finger die Kalaschnikow? Ja. Macht, ja, aber lange Zeigefinger. Ja. Nein, nein. Stehe. Ich habe ihm halt geholfen, eine Bewerbung schreiben. Hm? Man musste ein bisschen lachen. Du hast ihm dabei geholfen? Ja. Wofür hat er sich beworben? Als Schienenfahrzeugmonteur. Ich dachte, nach Schienenfahrzeug hört der Satz auf. Hallo, ich bin eine Straßenbahn. Möp, möp. Ah nee, die bimmeln ja. Ja. Ja. Ja. Ansonsten? Ja, Ich habe gesehen, du hast auch so ein tolles Buch. Ich habe so ein tolles Notizbuch, ne? Also das, das Notizbuch-Thema hat man nämlich beim letzten Mal schon so durchgekaut. Das hatten wir schon mal. Ja. Nicht beim letzten Mal, aber... Ich habe so ein Notizbuch, wo man quasi die Hefte mehrere Hefte drin hat und die wechseln kann. Das heißt, man kann ein kariertes haben, ein liniertes, ein gestriffenes. Das Unendliche. Es gibt keine senkrecht gestriffenen Notizbücher. Wozu? Für Sudoku? Ah, nee, müsste ja. Ein senkrechtes Streifen. Ich weiß nicht, weil ich einfach... Wollt Chinesisch schreiben? Das gibt doch sonst alles. Ja, mach doch mal einen Vorschlag. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt eine Viertelstunde Pause. Ja. Ihr dürft dabei sein. Wir schauen uns jetzt Julia an. Hier, was ist ja, selbst. Sag mal, Holger. Hm? Sag mal. Was ist denn eigentlich jetzt mit deinen sportlichen Aktivitäten? Ich wollte mal, das mit dem Football hat sie jetzt erstmal erledigt, vermutlich. Ja, für dieses Jahr denke ich schon, ja. Okay. Hatten wir schon. Hatten wir schon, ne? Musst du mal darauf rumreiten? Entschuldige, ja. Ja. Ja, muss ich. Ja. Naja, dann nicht. Pause? Nee, ich hatte doch gerade nachgeguckt. Ja, dann würde ich sagen, spielen wir nochmal die norwegische Nationalhymne ein. Das ist so wie bei Videospielen, man nennt es künstliches Heraus. Backtracking. Backtracking? Warum macht man sowas bei Videospielen? Wahrscheinlich, um sich Arbeit zu ersparen. Wie? Na, indem ich in ein Gebiet zurücklaufe, wo ich schon mal war. Muss ich ja nicht neu hin. Programmieren, texturieren, basteln. Ach, dann wieder genau. Spielt man und dann kommt man nochmal da zurück? Ja, die Geschichte fängt irgendwo an. Ja. Läufst erstmal ganz Ende hin. Ja. So, durch irgendein Gebiet durch und zum Ende musst du vielleicht dann nochmal durch. Ah, verstehe. Ja, Backtracking. Okay. Genau. Ey, das Trommelwirbel. Okay. Das war zu kurz. Wenn dann richtig. Was meinst du denn da rein? Achso. Falls ihr gerade irgendwie unterwegs seid und jetzt aufgestanden seid, ihr könnt euch wieder hinsetzen. In der U-Bahn. Ja. Im Auto. Könnte schwer werden, ja. Könnte schwer werden. Rückenlehne nach hinten. Ja. Nee, ich habe gerade geguckt, also ich habe keine interessanten Notizen mehr gefunden. Kannst du das mal mit dem GPS nochmal erklären? Nee, das ist ein intensiveres Thema. Achso. Also Fortsetzung folgt. Das hätte dir Leo aber erklären können. Ja? Der weiß, wie es funktioniert. Mhm. Ansonsten empfehle ich dir mal eine Sendung mit der Maus anzuschauen. Ich glaube, auch da wird das erklärt. Ja. Hier wie gesagt, sind die du hast, von der Müller. Es gibt keinen GPS-Sender für den Privatgebrauch. Also ja. Du empfängst wirklich nur. Das ist ein GPS-Empfänger. Okay. Ich habe bald ein neues System von den Europäern. Und wusstest du, dass, ja, Euro... Galileo. Nee, ja, irgendwie sowas. Ja. Weil das GPS-Signal, was wir jetzt nutzen, ist ja vom amerikanischen Militär. Richtig. Das von heißt, wenn ihr mal kein Signal habt, dann fliegt gerade irgendwo was in die Luft. Es wurde sogar zum hier, als Afghanistan-Krieg war, möchte ich meinen, war das? Beschränkend. Da haben sie das, nee, da haben sie das Signal abgeschwächt, dass du nicht mehr so genau hast. Ja. Weil natürlich der Feind auch GPS verwendet. Nein. Ja. Ne, da haben sie es quasi verfehlt. Und angeblich soll das Militär sogar noch genauer, als du mit deinem privaten GPS kommst, hinkommen. Also und trotzdem landen die Bomben woanders. Das ist ja auch meist bestimmt kein Versehen. Ja. Das will ich damit sagen. Du Verschwörungstheoretiker. Du hast angefangen mit dem 11. September und was? Die Telefonate. Was? Aus dem Flugzeug. Ja, man kennt die Amis halt nur so, dass die sich so gewisse Sachen ausdenken. Ich sag nur das Mondstudio. Das sah auch total realistisch aus. Ja. Und John F. Kennedy ist bestimmt nicht von Lee Harvey Oswald erschossen worden. Ja. Es sei denn, der ist FBI-Agent gewesen. Dann CIA. Irgend sowas. Ja. Ja. Ach Mensch, wenn wir wüssten, was da wirklich abläuft. Ich glaube. Dann wären wir jetzt nicht mehr hier. Es geht weit über unseres. Dann wird jetzt in irgendeinem Gulag verrotten. Weit und würdest das Wasser von den Steinen lecken. Weit über unsere Fantasie geht das hinaus. Ja. Manchmal ist es vielleicht auch gut, nicht alles zu wissen. Ja. Das war ein schöner Abschluss eigentlich. Rund, ne? Manchmal. Manchmal. Sollte man nicht alles wissen. Sollte man nicht alles wissen. Und tschüss. Und ihr werdet auch nie erfahren, wie dieser Podcast ausgeht. Genau. Ton weg. Ja, mit einem Satzmuster. Genau. Und ihr werdet auch niemals erfahren, wie dieser Podcast. Ja, genau. Genau, so meinte ich das. Ja. Ich hätte, ich bin eigentlich blöd. Ich hätte. Ihr wisst doch nie, was hier hinter den Kulissen passiert. Aber wir schneiden das ja alles bloß für euch zusammen. Ich ärgere mich gerade über die GEMA, weil ich habe, ich wollte gerade sagen, dass ich mit der Stimme das hinbekommen hätte, dass es sich anhört, als wenn man Regler zudreht. Nee, die GEMA, oder? Nee, und da fiel mir ein, kennst du den Typen aus Police Academy? Ja. Genau. Genau. Und der war bei irgendeiner Sendung. Ja, dachte ich auch nicht, dass das kann. Der hat bei so einer Sendung, was war das für eine Band? The Who? Nee. Der hat. Julia schläft noch. Der hat irgendein. Welche Band das war? Was hat denn der für ein. Der hat mit dem Mund E-Gitarre gespielt. Da war ein Typ, der hat Akustikgitarre gespielt. Jimi Hendrix. Und er hat. Nee, der hat. Das war eine Band. Der hat E-Gitarre dazu mit dem Mund gespielt. Der hat den Verstärker, Rückkopplung hat er mit dem Mund nachgemacht. Der hat die E-Gitarre komplett. Das muss ich dir nach unserer Aufzeichnung mal zeigen. Ist das auch GEMA? Ja, der Song natürlich schon. Ja, der Song. Und, ja, aber er macht es auch mit dem Mund. Ja, das bringt nichts. Ich habe mal bei der GEMA angefragt. Ja. Ich habe bei der GEMA angefragt. Ja. Wie sieht es denn aus, wenn der Künstler das da mit dem Mund macht? Nee, meine Anfrage war ganz konkret. Ich wollte in einem Podcast mal eine Rubrik machen, Lieder falsch nachgesungen oder schlecht nachgesungen. Ja. Und die haben gesagt, nein. Also erstmal gibt es ja noch die Werteverwertungsgesellschaft für Wort und Bild. Ne? Ja. VGU oder so heißt es? Was? VG-Wort. Genau. VG-Wort? VG-Wort. Verwertungsgesellschaft für Wort und Bild. Das ist deswegen darfst du nämlich nicht mal den Text vorsingen, weil auch der Text ist geschützt. So. Ne? Ja. Und die haben gesagt, selbst... Drucker? Ja, so. Das kann sogar sein, dass die Gebühren ab... Ich darf den Text nicht abkopieren? Nee, weil der unterliegt doch auch ein Copyright. Das ist doch nicht, es geht ja nicht nur um die Melodie. Die GEMA kümmert sich um die Melodie quasi. Ne? Aber das ist für auch den Taubstummen, ne? Nee, es ist ja auch so, wenn du Comiczeichner bist, kriegst du von der VG Wort und Bild, kriegst du Kohle, wenn dein Zeug benutzt wird. Wenn du irgendwas zeichnest und es wird in der Öffentlichkeit... Text? Ja, Text natürlich. Da hat sich jemand ausgedacht. Aber ich darf ihn mir selbst abschreiben. Was du privat machst, ist wurscht. Ja, siehst du, dann kann ich auch privat kopieren. Nein, der Kopiershop. Ach so. Ja. Nun, deswegen können wir den Text halt auch nicht vorlesen. Wir haben bei uns auf Arbeit ganz viel Papier. Ich brauchte das noch? Natürlich. Jetzt fängt der schon wieder an. Gibst du mir Papier? Dann, Wir wollen Auto kaufen, ne? Von dem Papier? Dann hab mich gerade hier wegen Papier und diese kleinen Zettel, die um an den Autos hängen. Nee, das hat damit nichts zu tun. Ja? Wir wollen kein Auto kaufen. also ich zeig dir nach der Sendung mal diesen Typen. Ihr könnt mir das verlinken? Nee, also wir dürfen ja nicht auf unerlaubte Inhalte verlinken eigentlich. Die sind doch nicht unerlaubt. Aber warte mal, es ist ja so, dass... Die darf man ja auch nichts, ey. Echt, ey. Unser Zuhörer ja durchaus in der Lage ist, das Internet zu verwenden. Ja und? Ja, dann werden wir ihm jetzt sagen, wonach er googeln soll. Guck mal, da haben wir das schon oft genug gemacht. Ja, dann kann er das selber tun. Das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen. Nee, das ist doch in Ordnung. Ach so. Das ist nicht Copyright. Nö. Okay. Irgendwann steht auch jemand an der Ampel und führt dich dann rüber. Also zum Beispiel bei der DENIC. Die DENIC ist ja die Vergabestelle für Domains, Internetdomains. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, wer www.silfmedia.de, wem das gehört, dann geht ihr auf die DENIC, gebt da ein, silfmedia.de ist schon drin und dann werden die Daten angezeigt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Pass auf. Denke, es gibt ein Impressums. Ja. Genau, die gibt's ja auch. Aber jetzt kommt der Witz bei der Sache. Ja. Es ist früher, ich weiß nicht, ob es immer noch gilt, war es nicht erlaubt, einen direkten Link in die DENIC reinzusetzen, wo man auf dieser Seite kommt, wo die Daten stehen. Aber du konntest sagen, bei der DENIC kann man nach, also man kann bei der DENIC nachgucken, aber du durftest nicht den direkten Link dahin setzen, was sehr komisch war. Mittlerweile muss man einen Code eingeben. Aber wenn ich jetzt nach deinem Namen gucke und will mal sehen, was du da noch für Schmuddelseiten hast. Ja. Holger, wenn du wüsstest, was ich noch für Seiten habe. Ja, was hast du denn für Schmuddelseiten? Schaut auf selfmedia.de. Ohne /Blog. Soll ich jetzt einen Trick verraten? Nee, das ist es nicht. Was ich im Internet mache, mache ich unter falschen Namen. Achso. Sehr schön. Ja, im nächsten Podcast bin ich mich mal dabei. Ja. Ja, Revolution. So, warte mal. So, Holger, dein Mikrofon ist schon wieder kaputt. Mein Mikro ist kaputt. Achso, jetzt weiß ich, was war. Und zwar, ihr müsst mal googeln nach Michael Winslow. Und Led Zeppelin, also der Typ heißt Michael Winslow. Holger, bist du noch da? Nee. Ja. Michael Winslow müsst ihr mal gucken. Jetzt und Led Zeppelin. Und der macht halt diese E-Gitarre von Led Zeppelin komplett mit dem Mund. Und das gucken wir uns dann nach der Sendung mal an. Okay. Tschüss. Und nach der Sendung ist vor der Sendung. Nee, ich finde, Holger, wenn du jetzt nichts mehr zu sagen hast. Ich hab nichts mehr zu sagen. Ich schmatze nicht so laut. Ich finde, der Zuhörer kann ruhig das Gefühl haben, dass es uns gut geht. Ja. Danke, Julia. Ja. Nö, naja. Ja. Also ich finde, wir haben über Halloween gesprochen, wir haben über CB-Funk gesprochen. Ihr bestellt jetzt bestimmt nach der Sendung gleich diese BPB? Ja. Bundesministerium für politische Bildung. Ja. Deutschlandkarten. Die Deutschlandkarten? Europakarten. Ja. Den Link findet ihr unter www.selfmedia.de/blog, genau, da werden wir die Karten mal verlinken, damit ihr da direkt hinkommt. Und also wir mussten kein Porto und Versand bezahlen, wir mussten keine Bereitstellungsgebühr bezahlen. Bis jetzt ist ja auch noch nicht angekommen. Auch ohne Variante. Ja. Da kommt der Postbote 2 Euro. Ah, nee, das ist ja dein Nachname, ne? Bei der Nachname muss man noch 2 Euro extra zahlen, glaube ich. Ja. Aber das muss ja vorher angewendet werden. Das finde ich nämlich auch komisch, aber trotzdem, lieben Dank, lieber Postbote, sollte ein Paket kriegen, was nur an mich ausgeliefert werden sollte. Ja. Ich war aber nicht da und es lag beim Nachbarn. Wie, was für ein Paket? Ach nee, Gott, das lag im Briefkasten. Nee, warte mal. Also Beate Use stellt auch an andere zu. Da muss ich nur der Name tauschen. Nee, 18er USK. Sollte nur an mich ausgeliefert werden. Ach so, du hast was bestellt, was ab 18 macht. Stimmt, bei Beate Use bist du auch Sachen, die ab 18 sind, das ist richtig. Konnte ich vergessen. Nee, genau. Ja, muss ja, ja, klar. Genau. Dafür muss ja sichergestellt werden, dass niemand anders das in die Hände bekommt. Ja, eine Grauzone. Ja, eine Grauzone. Ja, stell mal vor, meine Eltern hätten es gekriegt. Ja. Stimmt. Ja. Ja, du so. Wow. Ja. Konfessiert. Ja, nee, keine Ahnung. Die hätten dann gegoogelt, deine Eltern, und hätten dann gesehen, ach, die ist ja schon tot. Kann ja nichts Schlimmes sein. Was war denn das? Johnny Cash hat mich letztens einer gefragt. Ich weiß nicht, ob der es ernst meinte. Doch, der wäre schon längst tot. Johnny Cash, ist ja nicht tot? Der ist tot. Der ist tot. Aber der sieht schon immer so aus, als wenn er tot ist. Ist er nicht tot? Keine Ahnung. Na klar. Vicky. Das könnt ihr selber rausfinden. Da bin ich jetzt, okay. Jetzt um die Uhrzeit keine Lust mehr nachzuholen. Ja. Na gut. Wir machen das hier zu selten. Ich habe völlig vergessen, dass wir ja auch eine Musik am Ende des Podcasts immer einspielen. Das Ding nennt sich Closer. Und das hört sich ungefähr so an. Ja. Okay. Revolution. Und das Coole ist, ich sehe hier ganz genau, dass wir noch 1 Minute 31 zum Reden haben. Ja. Das iOS 5 Update. Nein, wie konnten wir das vergessen? Hat's mitgebracht. Ja, Holger, willst du deine Mutter nochmal grüßen? Ich grüße meine Mutti. Ich meine auch. Mein Papi. Was? Johnny Cash ist tot. Also, mit der fröhlichen Musik im Hintergrund und dem toten Johnny Cash beschließen wir die Sendung. Ja, bis zum nächsten Mal. Zur 22. Folge. Ja. In einem Monat wahrscheinlich.